Hallo und willkommen zum zweiten Teil des großen Jahresrückblicks 2014 von Cowabunga Play. Wir machen gleich weiter mit den Monaten September bis Dezember, halten persönliche Tops und Flops fest und blicken dann auf das Jahr 2015 und die damit verbundenen Spieleerscheinungen. Im Anschluss werde ich noch ein paar Podcast-Interna preisgeben, beziehungsweise werde ich euch darüber unterrichten, was ihr von uns in den nächsten Monaten so alles zu erwarten habt. Jetzt aber nochmal ein ganz kurzes Sorry für die schlechte Technik der Sprachqualität, die ihr da zu hören bekommt. Das ist ja nicht so, wie es sein soll und wie ihr es von uns gewohnt seid. Das wird beim nächsten Mal wieder behoben sein und ich hoffe, es verleidet euch den Hörgenuss nicht allzu sehr. In diesem Sinne, jetzt aber genug der Worte von mir. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! September. Die Zeit schreitet voran und wir sind schon im September. 09 gleich September. Und der fing stark an mit einem Titel, den ich mir immer noch zulegen muss. The Walking Dead Staffel 2 wurde komplettiert. Und man kann es dann spielen. Ja, ich habe es schon gespielt und es ist immer noch The Walking Dead. Aber ich will nicht sagen, dass sich die Formel da abnutzt. Eher war es die Geschichte, die da weitererzählt wird, die sich nicht so glaubhaft angefühlt hat wie noch in Staffel 1. Das Mädchen Caroline spielt man ja dort, die wird ja um die 12 sein. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal im Rahmen des Podcasts erwähnt. Ich finde einfach, dass man die Entscheidungen, die das Mädchen treffen muss, sind einfach aufgezwungen. Es macht keinen Sinn, dass eine Gruppe von erwachsenen Menschen ständig dieses 12-jährige Kind zu Rate zieht. Das macht keinen Sinn und fühlt sich einfach falsch an. Und das macht einen großen Teil der Atmosphäre kaputt, meiner Meinung nach, in der zweiten Staffel. Trotzdem habe ich es gerne gespielt, ist aber ja eine leichte Enttäuschung für mich. Und da war ich froh, dass The Wolf Among Us das Ganze nochmal ein bisschen in eine andere Richtung gebracht hat, was die Telltale Adventures für mich persönlich anging. Aber ansonsten bin ich gespannt, was dann die dritte Staffel bringt, die sicherlich auch erscheinen wird. Zweifellos. Ja. Ja, dann kommen wir zu Recycle, der Müllabfuhrsimulator. Ja, die Firma Rondo Media. Rondo Media hat mal wieder ein echt gutes Stück Simulationsarbeit geleistet. Nie wurde der Alltag eines Abfallentsorgers besser dargestellt als in der Müllabfuhrsimulator. Die sind richtig gut dabei und das Spiel scheinen sie auch selbst entwickelt zu haben. Und ich finde ja, der Müllabfuhrsimulator klingt so ein bisschen diskriminierend. Müllabfuhr. Heißt es tatsächlich Müllabfuhr? Ja. Okay. Das sind ja meine persönlichen Helden, die Müllmänner. Ja? Andere Leute wollten Astronaut werden oder Feuerwehrmann. Archäologe. Ich wollte es nie tun, aber ich habe immer höchsten Respekt vor diesem Handwerk des Müllabfuhrers. Ein goldenes Handwerk. Ja, wirklich. Ich finde das ganz toll und auch cool, dass es mal so eine Simulation gibt. Und dann kann man da echt hinten am Müllwagen so dranhängen und gucken? Ja, komplett. Mit allem drum und dran, was dazu gehört. Ja, einfach mal ein bisschen chillen, wie was Müllhandwerker so sind. Müllwerker. Sind die Helden der Straße, ganz einfach. Ja, ja, Respekt. Ja. Kudos. Die Sims 4. Jo. War ja eher mäßig. Kam ja, mäßig an, mäßig. Ne? Neuerung zum Vorgänger, Emotionen. Multitasking, bessere Bewegungsfreiheit und die Bauchstrukturen verbessert. Negativ. Bestimmte Features, die wichtig waren, auch für den Vorgänger, wurden einfach gestrichen. Pool, Kleinkinder, Autos. Ja, und die offene Spielwelt, die es bei Sims 3 gab, ist auch weitestgehend wieder aus. Keine Open World mehr. Keine Open World. Das ist schon. Also, Thema. Ich schüttel nur den Kopf, weil ich es entrüstend finde, dass Maxis da wieder einen Schritt zurückgegangen ist. Das war doch der Druck von EA. Maxis muss ich da sicherlich, aber die hat gesagt, Leute, entweder oder. EA bedeutet Electronic Arts. Ja? Die haben einen gewissen Anspruch. Die würden das nie tun. Künstlerische Freiheit. Darum sind Nexus Verbrecher und EA sind die redlichen. Die für uns Gamer kämpfen. Geldmongole. Mongol. Ja, dann haben wir Hartoful Boyfriend oder. Oh yeah. Sollte das. Heißt das für dich Hartoful? Ja, Hartoful Boyfriend ist ein Dating-Simulator der ganz besonderen Art. Eine Visual Novel, in dem man Tauben spielt, die sich gegenseitig bezirzen. Süß. Das Ganze in einem College-artigen Setting, also die Tauben können tatsächlich sprechen und man erlebt so eine Highschool. Highschool der Tauben. Ja. Heißer Stoff. Ja, das ist kontrovers, ne? Auf jeden Fall. Dead Rising 3. Apropos kontrovers. Der Titel, der hier nicht in Deutschland erschienen ist. Was ich sehr bedauere, das wollten die deutschen Jugendschützer nicht, dass wir sehen, wie man Zombies mit diversen Gerätschaften zerstückelt. Ja. Tja, wenn mal eine Zombie-Apokalypse eintritt, dann gehen wir als Erste unter, denn wir wissen nicht, wie man uns verteidigt. Das ist eine gute Argumentation für solche Spiele. Ja, natürlich. Ja, also, nein, ich finde es wirklich ein bisschen schade, das hat mich schon interessiert. Diese offene Welt, diese Dutzende von Werkzeugen, die man dort bauen kann, ja, um Dinge anzustellen in einem Sandbox-Manier. Sandbox, Open World, Roguelike. Bestes Spielprinzip. Tower Defense. Ja, Train Fever. Train Fever ist tatsächlich ein Simulator, der mich wirklich interessiert, wie der Name schon sagt, das Zugfahrgeschäft simuliert, von der Straßenbahn bis zum Fernverkehr, in hübscher Optik und durchaus realistisch und auch interessant dargestellt. Kam ich leider nicht dazu, bisher zu spielen, aber ist sicherlich ein Spiel, bei dem ich mir einen gewissen Entspannungsgrad vorstellen könnte. Ich unterschätze es. Als großer Freund des öffentlichen Personennahverkehrs. Immer wieder bin ich offen für sowas. Und auch vor allem für gutes. Wer hat das Spiel entwickelt? Ist das vielleicht auch wieder? Nein. Ah. Und interessant dabei ist noch, dass es, wie du sagst, von der Straßenbahn, also von 1850 bis in die Gegenwart und dann sogar noch ein Stück in die Zukunft, bis 2020. Also das ist so der Zeitraum, in dem man diese Aufbausimulation des Transportwesens spielen kann. Also nicht nur Gegenwart. Ja, das wird auf meiner Liste nochmal erwähnt. Vielleicht schreibe ich es gleich schon auf, mal gucken. Erstmal müssen wir reden über Destiny. Oh, na, ich rede da nicht drüber. Ja, ein Spiel, was auch ein Mega-Hype hatte vor der Veröffentlichung. Alle haben ja davon gesprochen, das große Spiel von Bungie, nicht mehr nur exklusiv für die Xbox, sondern auch für die Playstation. Der Shooter mit großem Blutelement aller Dingenskirchen hier, Borderlands. Und ja, das hatte wohl nicht so den Umfang, den man sich versprochen hatte von dem Spiel. Und hat viele Leute wohl auch eher frustriert als erfreut. Und manche sind sich noch nicht sicher, ob sie das Spiel jetzt so mögen oder nicht. Aber ich habe es nicht gespielt, mich interessiert es auch null, weil ich finde diese Welt nicht interessant, ich finde das Konzept dahinter nicht interessant. Und das war's, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also erst bringen sie dieses Spiel, diese Spielereihe raus, wie heißt die? Halo? Die heißt Heaven oder sowas. Heaven. Das war schon. Heavenly. Ja, das war schon Heavenly Lord of the Universe. LOL. Ja, das haben sie schon ruiniert, ne? Jedes einzelne und dann dieser Schrott. Ja, was ich daran sehr seltsam finde, ist, dass es nicht kostenlos ist. Also man bezahlt, das ist das eine, man zahlt es einmal. Und dann bringen sie immer wieder DLCs raus, die ja auch nochmal einem Vollpreis entsprechen. Und das ist dann noch, und dann haben sie noch einen 10-Jahres-Plan dafür. Also genau, dieser 10-Jahres-Plan ist der größte Witz überhaupt. Nächstes Jahr kommt schon Destiny 2 raus. Muss man sich mal vorstellen. Und ich habe erst gedacht, die bringen Destiny raus und dann cool. Die haben für 10 Jahre quasi ein Spiel, was sie weiter ausbauen, über 10 Jahre, was ich heftig gefunden hätte. Nein, sie bringen dann einfach Fortsetzungen raus und man kauft sich das Spiel dann nochmal. Also. Fuck, ich hätte es fast auf Deutsch gesagt. Ich wollte sagen, fuck you. Och. Das ist natürlich ein Wort. Am Ende des Jahres kocht es nochmal richtig. Ne? Der Blubbern, die Endorphine. So ähnlich wie bei Hack'n'Slash. Ja. Ja. Double Fine war da am Werk. Tim Schäfers Firma sozusagen, und die haben sich an Zelda-ähnlichen Puzzlespiel angenommen, wo man allerdings clevererweise eine Elfin spielt, die sich in die Programmierung eines Adventure-Spiels reinhackt. Also quasi ist man Auslöser für einen Glitch und man glitcht sich so durch dieses Spiel. Das ist die clevere Prämisse hinter dem Ganzen. Also so eine Meta-Ebene, die da mal wieder eingenommen wird und ja. Ganz schön clever, möchte ich sagen. Ja, ja. Man findet auch ein Schwert, was einen USB-Stick darstellt. Das ist ja ein Ding. Ja. Und damit kann man rumglitschen. Damit ist alles gesagt. NHL 15. Eishockey. Amerikanische Profiliga. Aha. Ja. Ist bestimmt gut. Eishockey halt. Was sollen wir da jetzt großartig erzählen? Also, man glitscht da mit so einem Puck übers Eis. Ja, tatsächlich würde ich auch eher glitschen als spielen, das ist schon richtig. Nochmal kurz die Anmerkung, dass. Sorry, ich bin Profi durch und durch, aber. Aber? Da bin ich aus dem Haus gefahren. Nee, komm. Dann hast du vielleicht mehr zum Thema Bernd das Brot und die Unmöglichen. Ja, tatsächlich habe ich das zu sagen. Ja, dann Attacke. Tommy Krabbeis, unter anderem mitverantwortlich für die Figur Bernd das Brot, hat sich auch intensiv am Computerspiel beteiligt und das Ganze ist ein Point-and-Click-Adventure geworden und sieht ganz nett aus. Gespielt habe ich es noch nicht, aber ich mag Bernd das Brot und ich mag Point-and-Click-Adventures. Passt und der gut. Humor soll einfach auch so weitergeführt werden, ja. So wie man das auch kennt. Bernd das Brot. Das soll ganz unterhaltsam sein. Ansonsten ein bisschen altbacken. Ja. Gut, das ist nicht so schlimm bei einem Freitag. Die Ständigkeit ist wichtig. Okay, man muss seine Wurzeln kennen. Bitte. Naruto Shippuden Ultimate Nia Storm Evolution. Sorry, ich kann mir das nicht verkneifen. Das ist meine kleine Freude. Ich bin auch immer. Ja. Bei 200 Titel, zwei Fehler. Zwei? Ja. Kannst du denn was machen, wenn du im Restaurant bist? Achso, da gucke ich auch immer in Speisekarte. Freue mich, wenn ich da Tippfehler finde. Das ist so einen kleinen Freunden. Weiß ich, ich bin besser als ihr Gastronomiegewerbe, die eh schon nicht viel wert seid. Würge ich dir nochmal einen rein. Da wird der Zuhörer wird sich denken, was für ein sympathischer Kerl. Wir Gamer sind halt etwas, wir sind die Spitze in der Nahrungskette, okay? Wir aber sind das die. Ist natürlich gewesen, nach, bevor du The Last of Us gespielt hast, weil danach bist du ja ein besserer Mensch geworden. Hast du gesagt. Und danach? Habe ich nie gesagt. Hab ich, nein. Nein, okay, dann war das doch jemand anderes. Ich wünschte, ich könnte irgendwie beweisen, dass du das gesagt hast, aber ich glaube das leider nicht. Ich glaube, du hast das gesagt, Kathi, kann das sein? Das könnte auch sein, ja, doch. Also, ja. Mein Fehler. Kein Problem. Ja, damit haben wir auch genug über Naruto erzählt. Arche Age. Ein Free-to-Play-Sandbox-MMO. ja, ja, sieht gar nicht mal so gut aus, sorry. Gar nicht mal so schlecht aus. Das Problem hatte ArcEdge aber leider schon beim Start. Also sie hatten, die Server waren überlastet. Man brauchte wohl schon ewig, um überhaupt reinzukommen. Das ist schon mal sehr negativ. Aber es zeigt auch, dass das populär ist. Ja, aber es zeigt aber auch, dass sie damit irgendwie nicht so ganz klar gekommen sind. Wenn die Technik nicht funktioniert, ich meine, Interesse heißt ja noch lange nicht, dass das Spiel erstmal gut ist. Das Spiel ist nicht schlecht. Also das ist Fakt. Aber ich glaube, da sind immer noch ein paar Probleme, die sie noch nicht so ganz gelöst haben. Was ich positiv finde anderen MMOs gegenüber, ist, dass sie Housing. Dass man Housing dort betreiben kann. Das Problem daran ist allerdings, dass die Bauplätze nur begrenzt sind. Und es ist wohl so gewesen, dass kurz nach dem Start bereits 80 oder so oder mehr als 80% der Bauplätze schon belegt wurden. Viele Spieler haben dann gleich mehrere Dutzend für sich beansprucht und haben dann später die dann verkauft an andere mit Ingame-Währung. Ja, die Hausplätze bekommt man aber auch nicht umsonst. Man muss Steuern zahlen. Und wenn man die nicht gezahlt hat, verliert man wieder Hausplätze. Das heißt, wenn man jetzt später ins Spiel kommt und es ist erstmal alles belegt, muss man nur warten, bis jemand seine Steuern nicht gezahlt hat. Dann kann man sich auf eine Liste setzen lassen und dann selber diesen Bauplatz beanspruchen. Was auch eine nette Sache ist, ist neben dem Housing, dass man dort auch Farming betreiben kann. Und das hat alles, das ist nicht nur so Mittel zum Zweck irgendwie, sondern das hat schon was mit der Geschichte und mit allem zu tun. Also die haben sich da schon sehr, sehr viel dabei gedacht. Man kann, war auch anders, auch als etwas, was anders ist als bei manchen anderen MMOs oder überhaupt anderen MMOs, man hat Reittiere. Man hat Gleiter, mit denen man durch die Welt fliegen kann. Man kann sich Schiffe bauen. Das sind alles so Sachen, die haben sie sich schon wirklich sehr gut überlegt. Das Problem ist einfach nur, ich habe das jetzt mal angespielt, dass da scheinbar immer noch irgendwelche Serverprobleme sind. Also manchmal pusht der Charakter nur so über die, also er bewegt sich nicht so wirklich, also sieht fast so wie aufgelegt auch, man sieht die Hintergründe und dann schwirrt er da so vorbei, also das ist noch nicht so, ich kann immer nur Guildboss nennen und dagegen sieht es dann doch nicht so nett aus, also da kannst du immer noch nicht so ganz mithalten. Die Ideen, die ich jetzt eben gerade genannt habe, sind aber ungesehen schön, also das ist ein guter Ansatz. Aber ich denke, da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Ich denke aber, dadurch, dass es ja nur noch nicht sehr lange auf dem Markt ist, wird sich da bestimmt noch einiges tun. Und wie du 16 mit Manu gesagt hast, das Interesse ist sehr groß. Und da es Free-to-Play ist, gibt es natürlich Shops, bei denen man wieder was kaufen kann, weil es für die Charaktere zum Ausstaffieren etc. Und aufgrund des hohen, der hohen Nachfrage werden sie da dann sicherlich auch wieder die ein oder anderen Leute haben, die da kaufen. Das heißt, Geld kommt rein und dann wird sich bestimmt auch noch weiterhin was dran tun. Ja, grundlegend die toll, Idee toll, super. Toll. Murasaki Baby. Oh yeah. Im Murasaki Baby ist, wie der Name schon impliziert, ein Macho-Simulator. Ein heftiger Macho-Simulator. Späßchen beiseite. Mach ich mir erstmal ein Bierchen auf, was? Man spielt einen Säugling. Baby. In einem 2D-Puzzle-Adventure. Hat so ein bisschen was vom Tim Burton-Grafikstil und nichts ist gruseliger als Babys bei Tim Burton. Ja, so sieht's tatsächlich aus. Ja. Muss man drauf stehen. Über die spielerischen Qualitäten kann ich allerdings nicht berichten. Ja. D4. Dark Dreams Don't Die. Jawohl, Sverry heißt der gute Mann, der auch schon Deadly Premonition verbrochen hat. Nein, Deadly Premonition war ein sehr, sehr cooles Spiel, ich habe schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen Twin Peaks angehaucht, sehr skurril. Und das ist D4 im Grunde auch. Man hat wieder sehr, sehr verrückte, verschrobene Charaktere, nur diesmal wandelt man nicht auf Action-Adventure-Faden, sondern vielmehr auf einem klassischen Quicktime-Adventure-Weg, den man dort geht. Und es ist leider ein Episodenspiel und das bedeutet, dass nur die erste Episode finanziert ist. Ob eine zweite Episode zustande kommt, ist davon abhängig, ob das Spiel gekauft wird. ist. Wurde es sogar? Ja, das kann ich, nicht, sagen. Also bis jetzt kam die Bestätigung wohl noch nicht von irgendeiner Seite, dass da eine zweite Episode folgt. Und man kann es nur hoffen. Problem. Ist auch so einfach? Nee, oder? Die ist schon besser. Das ist halt so eine Comic-Grafik. Und das Ganze sieht okay aus. Also schon auf Telltale-Niveau, würde ich sagen. Ich finde nur witzig, dass D4 davor steht, denn ich erinnere mich an die D-Reihe für die PlayStation 1. Und die war so gar nicht witzig. Das war eher so eine Horror-Adventure-Reihe. D4 steht doch für Dark Queen's Dying. Ja, aber. Also. Alteration. Das hat nicht, ja. Ja, ja, ich habe aber irgendwie. Mit der D-Reihe. Habe ich das mit der D-Reihe verknüpft, weil die auch immer absurder wurde, habe ich gehört. Hat nichts damit zu tun. Gut. Ganz schön peinlich. Voll peinlich. So, Captain, naja. Auf jeden Fall. Smart. Schmeiße dir nicht meine Integrität an. Runtergestuft. Smart M. Ja, mach Endless weiter. Endless Legend. Die endlose Legende. Das verspricht einiges. Rundenstrategie im Weltall verspricht das. Das sieht aus wie ein vielblättriges Killblatt. Das hören doch, du musst es beschreiben, was du da tust. Also für den geneigten Zuhörer, der das interessiert, dass mein Altbier-Cola-Gemisch hat eine Schaumkrone hervorgebracht, deren Mitte eine Vertiefung ziert, die aussieht wie ein vielblättriges Kleeblatt. Beeindruckend. In Feinschmecker-Bier-Geschäften würde man dafür viel Geld bezahlen, damit der Bierzubereiter einem das Bier so zubereitet. Ja. Ja, das ist ein schöner Abend. Für uns alle. Schön wie Endless Legend hätte sein können, wenn man auf dieses Spielprinzip steht. Bitte weitermachen. Natural Doctrine. Rundenkampf-RPG. Ja, mit strategischen Elementen. Und, ach ja, jetzt hab ich's wieder vor Augen. Es war ein sehr, sehr komplexes Rollenspiel mit 1000 Pfeilen, die man, Wegpfeilen oder Strategiefeilen, die man dort bewegen kann oder Routen, die man planen kann. Und da muss ich mal so einen Screenshot posten. Man erkennt den Bildschirm vor lauter Linien und Techniken nicht, die dort angezeigt werden. Schrecklich. Ja. Also für mich eher weniger etwas. Hat so ein Fantasy-Setting. Und, nee, danke. Das nächste Spiel heißt Curtain für den 3DS. Curtain für den 3DS? Ja. Ach, Theaterism, Final Fantasy. Ach so, das habe ich gar nicht gelesen. Das ist wichtig, ja. Weil es ein Musikspiel ist. Mit den besagten Final Fantasy Themen. Und zwar gibt es dort über 200 Stücke, die das Spiel aufgreift, und das soll tatsächlich ganz nett sein. Man hat auch so einen Quest-Modus, wo man dort halt mit in den Musikstücken quasi kämpft, quasi wie diese wie so ein Rhythmusspiel für die DS-Generation oder den 3DS, wie man sie kennt. Man muss da irgendwelche Linien nachziehen und schnell auf irgendwelche Buttons klicken und so weiter, und dann bewegt sich die Figur. Und ich finde es ganz nett, dass dort halt so viel Fanservice geboten wird, sprich, dass man sogar die alten 8-Bit-Stücke von Final Fantasy dort zu hören bekommt. Sympathisch. Ja, Fanservice ist ein gutes Stichwort. Wasteland 2, nach all den Jahren erschienen, von den Machern, ich glaube Brian Fargo, des ersten Wastelands mit an Bord, und auch per Crowdfunding finanziert, ein Rollenspiel der alten Schule, sehr textlastig, sehr atmosphärisch, der klassische isometrische Look auf das ganze Spielgeschehen in schön gerenderten apokalyptischen, postapokalyptischen Szenarien. Also ein Spiel, was noch ganz hoch auf meiner To-Do-Liste für 2014 steht, das werde ich mir definitiv noch zulegen, wobei ich finde, der aktuelle Steam-Preis ist mir noch zu hoch. Deswegen holt es mir noch nicht, aber mittelfristig eindeutig auf der zu erledigen Liste. Auch wenn es vielleicht ein bisschen zu schwer für mich ist, weil ich diese Oldschool-Rollenspiele, mal als Beispiel die älteren Fallouts zu nennen, niemals durchgespielt habe, weil ich immer die Geduld verloren habe. Aber da würde ich mich gerne nochmal reinfuchsen. Die nerven immer so. Nein. Indiskrete Frage. Na, ich hätte jetzt gedacht, dass das wirklich nur Leute anspricht, die auch den ersten Teil kannten. Schnetzeln. Schnetzeln? Ist ein gutes Stichwort für das nächste Spiel, das da wäre Hyrule Warriors. Erschienen für die gängigen. Da war noch eine Frage offen. Achso, was denn? Wieso was denn? Nicht? Er hat doch schon beantwortet, dass er das nicht. Perfekt. Weitermachen. Du mit deiner Zettelwirtschaft. Ich bin ja nicht so multitasking-fähig. Ja, du musst aber zuhören, du kannst doch nicht einfach anpöbeln hier. Und pöbel gerne heute. Los, mach weiter. Ich hab den Faden verloren. Du möchtest das. Sag nochmal Schnetzeln und dann mach einfach weiter, dann schneide ich das raus. Nein. Hyrule Warriors wurde mir gerade von der Regie ins Ohr geflüstert. Soll ich jetzt sagen? Ja. Was ist das für ein Spiel? Schnetzeln. Hinter den Kulissen sind gerade furchtbare Szenen entstanden. Ich habe mich als Tyrann erwiesen. Ja. Der unaufmerksam ist und. Was für eine Überraschung. Da kommt das wahre Gesicht zu tragen. Ja, Hyrule Warriors, ne? Zelda trifft auf Dynasty Warriors. Da wird viel geschnetzelt. Und. Gehackt, slayed. Ja, aber tatsächlich entgegen ersten Befürchtungen kam das Spiel doch relativ gut an. Kurzweiliges Schnetzelvergnügen. Ja. Ja. Darf ich jetzt was anderes sagen? Darf ich was anderes sagen? Gauntlet. Gauntlet, was ich tatsächlich, also ist ein Reboot, Remake, Reimagining des alten Arcade-Klassikers, der auch auf dem NES veröffentlicht wurde, ein Multiplayer-Dungeon-Crawler. Und genau das ist halt auch das neue Gauntlet aufgehübscht und ein bisschen an die Spielmechanik angepasst der heutigen Zeit. Man kann mit vier verschiedenen Kategorien an Kriegern in diesen Kerker ziehen, Elf, oder Dieb, Zwerg, Barbar und Zauberer und muss sich dann diversen Fallen und Monsterhorden stellen und Schätze erbeuten. Und das kann durchaus Spaß machen, vor allem im Multiplayer, mit bis zu vier Leuten, vier gleichzeitig. Teamwork ist da gefragt, vier Zauberer oder vier Barbaren kommen vermutlich nicht sehr weit, deswegen wäre das durchaus mal ein netter Multiplayer-Zeitvertreib. Ja, Stronghold Crusaders 2. Ein Spiel aus der Stronghold-Reihe. Ja. Da habe ich gehofft, dass du vielleicht drei Worte dazu verlieren kannst. Stronghold Crusaders 2. Ja. So, großartig. 15. Ja, ich bin halt Profi. Ne? Ja. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Super. FIFA 15, da habe ich auch schon diverse Worte drüber verloren. Aber noch mehr Schreie und Tränen. Nach wie vor ein gutes Spiel, wenn man eine gewisse Frustrationsgrenze hat, die ziemlich hoch ist. Was soll man sagen? Guter Fußballsimulator, über 10.000 spielbare Charaktere und jetzt muss ich einfach nochmal aufgreifen. Hast du noch ein paar Daten für mich? Das ist gut. Ja, man kann sich verschiedene Bälle aussuchen, lila, braun, das finde ich gut, schwarz und weiß und so weiter. Spielt man die frei erst oder hat man gleich eine Auswahl? Man spielt die tatsächlich frei, das ist der Clou. Das macht FIFA also so spannend, man kann sich auch Trikots sammeln und auch verschiedene Arten, wie der Spieler jubelt. Man kann auch den Ententanz machen zum Beispiel oder den Moonwalk. Und dann muss man bestimmte Tastenkombinationen machen, damit er das dann auch durchführt im Spiel. Also nach dem Tor, nicht während des Spiels. Was noch cooler wäre eigentlich, aber das sind nur einige der besonderen Eigenschaften von FIFA 15, die das Spiel so zauberhaft machen. Das ist schon ordentlich. Ja, ansonsten Ihr wisst, was FIFA 15 ist und ist gut. Besser als die letzten Teile, meiner Ansicht nach. Ar Nosgui Ode to an Unborn Star. Ja, ein sehr, sehr, sehr, sehr grindiges Japano-Rollenspiel in so einer Zukunftswelt, wo man herumläuft und Gegner umhaut. Richtig so. Punkt. Da ist ein Mann noch ein Mann in diesem Spiel. Männer wie Tiger. The Vanishing of Ethan Carter. Fotogrammetrie. Das ist das, was ich bei unserem Adventure Cards nicht mehr oder was mir nicht eingefallen ist. Aufgrund dieser Fotogrammetrie nehme ich so eine unglaublich tolle Optik des Spiels. Ja, ansonsten Open World Umgebung. Ja. Hauptcharakter, paranormale Fähigkeiten. Doch alles sehr ruhig, glaube ich, so. Ja. Sehr, sehr. War nicht aufgeregt. So. Ich denke auch, wie wir schon bei dem Adventure Cast gesagt haben, das ist sicherlich ein Spiel, das man, wenn man Adventures mag, auf jeden Fall sich mal zulegen sollte. Die Story haben wir da ja auch schon angesprochen. Ja, richtig. Ist eigentlich alles, ist da im Grunde alles zu gesagt worden. Fotogalerie wird folgen, wenn gespielt. Yay. Und zu guter Letzt Fantasy Life. Ein Spiel, ein Titel, den, ja, der mich dazu verleiten könnte, mir einen 3 bzw. 2 DS zuzulegen. Das ist so, ja. Das ist so eine Mischung aus, naja, Animal Crossing und einem Rollenspiel, Action Adventure. Man hat eine große Fantasy-Welt, man hat die Möglichkeit, unterschiedlichste Klassen, ich glaube, ja, sogar 12 an der Zahl, an Berufsklassen zuzuwählen und auch tatsächlich in deren Leben ein bisschen einzutauchen, als Schmied und Krieger. Man hat nicht nur die Möglichkeit, man muss, weil Arbeit gleich Leben. Richtig, genau. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Ja, und sehr niedliche Optik. Schön bunt und ja. Oh, deine bunten Hippie-Welten. Ja. Wusstest du, dass jetzt im nächsten Monat der New 3DS rauskommt? Das ist eine interessante News. Für schlanke 179 Euro. Klasse. Aber gut, das ohne Netzteil. Muss man sich das, ja, das ist ja mittlerweile Standard. Das ist Abzocke. Ich verstehe das nicht. Warum tut man sowas? Fuck you, Nintendo. Ja, wirklich. Die schaufeln sich ihr eigenes Grab. Aber ich finde es gut, dass der rauskommt, denn dann wird der hoffentlich der 2DS ein bisschen günstiger. Nicht, dass er jetzt schon so teuer wäre, aber... Es gibt einen 2DS, ja. Ja, ja. Ohne den 3D-Effekt. Ja, deswegen 2D. Ja. Genial. Trotzdem. Ja, den kann man nicht klappen. Wow. Warum soll ich mal hier noch zuklappen? Man will immer noch spielen. Das wird übergewertet, ja. Ja. Gut. August, auf Wiedersehen. Wenn ich sage August, meine ich eigentlich... September. September, Oktober. Der Oktober war ein interessanter Monat. Interessant oder zum Kotzen? Das wird sich zeigen. Forza Horizon 2 eröffnet. Gibt den Startschuss. Flottes Autorennspiel. Flottes Autorennspiel mit dem sogenannten Driver-Tar. Also ein Avatar, der sich aus dem Spielen des Spielers berechnet. Also quasi eine künstliche KI, die sich da erstellt. Ein alter Ego, virtuell gesehen, was dann gegen andere Spieler antreten kann. Interessant. Irgendwie schon. Aber nur für die Xbox-Fraktion vorhalten. Der Signature Racer quasi von Microsoft, da haben sie ein gutes Brett hingelegt. Ja. Ist das eigentlich Open World? Ja, ist Open World. Soll ich jetzt wieder Sandbox und Tower Defense sagen? Nein, aber Open World finde ich hier schon sehr erwähnenswert. Ach, das ist jetzt, weiß ich, dass dieses Spiel, dieses Festival, was man da hatte, so ein Autofestival. Autosportfestival. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schlecht ist das nächste Spiel. Mittelerde, Mordors Schatten. Und das glaube ich nicht. Das ist... Wenn man... Na gut. Ich wollte sagen, wenn man keine Videospiele mag, dann mag man dieses Spiel, das aber nicht stimmt. Weil dann müsste ich es ja eigentlich mögen. Weil ich mag es nicht. Also, nein. Lass mich es anders ausdrücken. Das mag man einfach nicht, dieses Spiel. Ich glaube das nicht. Doch, ich habe schon andere Sachen gehört. Von wem? Von anderen. Nennen uns Namen. Das wäre ja dann Konkurrenz, das kann ich nicht. Ach ja? Diese sogenannte Konkurrenz. Die nicht existiert. Also ich habe mir Mittelerde Mordorschatten ja bewusst gekauft und habe mich damit entgegen ein paar anderer Spiele entschieden, die diesen Monat noch rauskamen, die ich genauso interessant fand. Und mein Problem ist nach wie vor das gleiche, was ich auch schon damals hatte. Ich finde die Art des Spiels einfach nicht ansprechend für mich. Das, was mich auch immer abschreckte bei Batman und bei Assassin's Creed, ist auch beim Mittelerde Mordorschatten einfach... Das Spiel hat keinen wirklichen roten Faden, der mich mitzieht oder besser gesagt noch mitreißt. Und das Gameplay als solches ist für mich nicht so interessant, dass ich mich damit länger beschäftigen kann als notwendig. Ich habe keine Lust, Box aufzustöbern und anzugreifen. Ich habe keine Lust, in diese Welt zu laufen, irgendwelche komischen Aufgaben zu machen, Leute hinterher zu schleichen und irgendwelche Forts unbemerkt auszuräumen. Das ist einfach nicht mein Spiel. Ich hätte es vorher wissen müssen. Und ich wundere mich, dass das Spiel ähnlich wie ein anderes Spiel, was hier noch auftauchen wird, in vielen Jahreslisten einen hohen Platz einnimmt. Das zeigt natürlich, dass es Leute gibt, die das gut finden und mögen. Es ist quasi das fehlerfreie Assassin's Creed in diesem Jahr, wenn man so möchte, rein technisch betrachtet. Aber trotz der Herr der Ringe-Lizenz, und ich bin ein großer Bewunderer der Herr der Ringe-Welt, konnte es mich bisher nicht in seinem Schatten, in seinen Bann reißen. Ja. Ja, ich finde auch, das ist eine Katastrophe, dieses Spiel. Ich glaube, ihr habt da wahrscheinlich ganz andere Vorstellungen gehabt. Wir sind einfach nur verbittert. Verbittert. Ja, genau. Alte, traurige Typen. Und klein sind wir auch noch. Kleiner als der durchschnittlich traurige Typ. Ja, ich möchte eigentlich gar nichts mehr drüber sagen. Das sieht mich. Lass uns den Podcast abbrechen. Lass uns alles abbrechen. Unsere Mittelerde ist es in Schuld. Mordors Schatten, dieser Rotz. Mann. Ubisoft. Ja, ist doch egal. Ubisoft hätte es besser gemacht. Ich hätte es besser gemacht. Ich? Vielleicht sollten wir das nächste Mittelerde spielen. Ein richtig schönes Text-Adventure drauf gemacht. Ordentliches Text-Adventure. Drücke A, um auf den Berg drauf zu klettern, mit einem Salto runter zu springen und dabei beim Landen dem Ork den Kopf abzuhauen. Genauso ähnlich ist auch das die Herausforderung im Spiel selbst, aber das ist nochmal eine andere Sache. Es gibt Leute, die mögen dieses Assassin's Creed. Dump down, sage ich gerne mal. Ne? Also, dump down. Ja. Verstehe schon. Das ist auch nicht das, was ich dann so schätze. Aber Steve will mir beipflichten. Ja, Steve muss erstmal richtig Assassin's Creed spielen, bevor er sich dann Urteil darüber nehmen, erlauben kann. Reichen schon. 10 Minuten. Aber mir ist damals ja auch gereicht. Also, ja. Darum gibt es eigentlich keine guten Spiele mehr. Wo sind die guten Spiele hin? Die kommen noch. Die kommen. Ja. Die kommen noch in Form von. Auch nicht. Super Smash Bros. Beste Spiel des Jahres, was ich noch nicht gespielt habe. Ein Grund für mich, vielleicht eine Wii U zuzulegen. Einer der vielen Gründe, die Nintendo dieses Jahr hervorgebracht hat. Also, großartig. Liebevoll und detailliert bis zum Ende. Die Figuren, die Welten, die neu arrangierten symphonischen Soundtracks der einzelnen Level und Figuren. Und Figuren, die man sogar noch kaufen kann, also die man sich sogar hinstellen kann. Diese Amiibos. Die man dann auch noch mit ins Spiel integrieren kann. Also genau. Also diese Idee ist. Wobei das ist ja auch spielübergreifend. Das geht ja auch um Mario Kart. Okay. Zum Beispiel, da kann man diese Amiibos auch benutzen. Aber ich meine zumindest, die haben aber auch schon diese Kampfe, die stehen in dieser Kampfstellung. Also das hat sich schon mit Super Smash Bros. Zu tun. Also das ist ja clever, das ist eine Art weg, das den Sammeltrieb. Und die sehen schön so cool niedlich aus, die will man haben, selbst wenn man das Spiel nicht hat. Also ich, ja. Also die machen es wieder, also da machen es zu. Das sind übrigens die perfekten Weihnachtsgeschenke. Ich hatte überlegt, einem Bekannten, der eine Wii U hat, so ein Amiibo zu Weihnachten zu schenken. Aber dann habe ich das doch nicht gemacht. Aber Die sind nicht teuer, das sind süß aus und sehen, sind einfach nette. So, das ist präsenter. Ne? Ich werde mir eine Wii U kaufen und dann lasse ich mir die schenken. Eine bessere Idee. Das nächste Spiel ist Entwined. Ein Indie-Spiel, in dem man einen Vogel und einen Fisch, die sich lieben, steuert durch eine Röhre. Steuert man diese beiden und im innigen Liebesakt ergeben sie wunderschöne Farben. Erinnert so ein bisschen an Tron von der Optik und an dieser Origami-Stil. Ach, diese blöden PlayStation-Hippie-Spiele, sowas wie Flowers oder dieses Journey, das ist alles Schrott. Sowas kannst du denn echt nur spielen, wenn du. Also. Wenn du. Keine Ahnung. Ich werde überlegen, ob du irgendwann mal gesagt hast, dass du Journey auf jeden Fall spielen wolltest. Nein. Ach nee, du warst es nicht. Ich hab's gespielt und dann musste ich mir dann die Augen mit. Erbrechen musstest du nicht. Aus den Augen heraus. Mit Seifen musste ich es mir ausschrubben. So ein Schrott. Ja, ich mag die Farben. Ja, das glaube ich dir. Aber ich mag auch die Farben von. Ich mag auch Farben. Spiel. Farben sind super. Wenn ich was mag, sind es Farben, aber. Ja, ausgekotzt. Nicht in dem Spiel. Nicht in Spielen im Allgemeinen. Hatred, das ist mehr so ein Spiel nach meiner Fassung. Ne, schlicht, klassisch, auf dem Dunkel, gebracht. Düster. Genau. Ja, dunkel, düster. Das habe ich mir selbst die Überleitung nochmal gegeben zu Alien Isolation. Da habe ich ja in dem letzten Podcast ausführlich drüber gesprochen. Und das könnt ihr auch nachhören. Und ich finde, wie gesagt, wie ich da schon gesagt habe, das ist ein absolut famoses Spiel. Durch und durch. Bin übrigens immer noch nicht durch. Null? Ja, ich komme an einer Stelle nicht so weiter. Soll ich gleich mal machen? Ja, soll ich gleich mal machen? Vielleicht, ne? Vielleicht kannst du es mal anspielen. Wie gesagt, super Spiel. Wird vielleicht heute nochmal auftauchen. Ich würde mich freuen, das demnächst auch mal zu kaufen. Costume Quest 2. Auch da habe ich ein Indie-Flash zum ersten Teil gemacht und habe den zweiten auch erwähnt. Und ich denke, das werde ich auch mal verlinken. Werde ich euch auch mal verlinken. Und ist ein schönes Halloween-Spiel. Mit zwei Kindern, die zu Halloween Süßigkeiten sammeln. Ja. Styx Masters, Master of Shadows. Kein Kommentar. Ja, Styx ist ein kleiner Goblin und der ein oder andere wird ihn sicherlich aus der Reihe Orcs und Man kennen. Das war ein Rollenspiel. Vor einigen Jahren erschienen und dieses Mal bekommt der kleine Affe sein eigenes Spiel, ein Stealth-Game, wo er einen Turm erklimmen muss, um dort irgendwas zu stehlen. Bananen. Vielleicht. Was sonst? Der Affe steht Bananen, ja. Bestimmt keine Fernseher. Also. Ja. Drive Club. Ja, Sonys Antwort auf Forza Horizon. Open World? Keine Open World. Sicher? Keine Open World. Geringer Umfang. 5 Locations, 11 Strecken. Was? Ja, das hat Sony mal ordentlich verbockt. Moment. Wie kann das? Aber ich dachte. Nein. Du bist nicht gut organisiert. Moment. Tja. Open World, geringer Umfang. Lass mal so stehen. Ja, dafür hat das. Ach, The Crew meinte ich nicht. Ja, natürlich. The Crew ist ja was ganz anderes. Du bringst mich durcheinander hier. Ja. Drive Club. Aha. NBA 2K15. 2015. Steht bei mir nicht. Ach so, okay. Wobei NBA 2K 2015 tatsächlich das 20 keinen großen Sinn macht, ne? Das wäre 20.215. Hier steht's richtig. Der Karrieremodus interessiert mich. Finde ich cool. Auch wenn ja. Basketball als solcher ist nicht so interessiert, aber dieser Karrieremodus, wo ich meinen Spieler quasi durch Interviews führe und den so zum Megastar aufbaue, hat tatsächlich etwas. Oft schon drüber gesprochen, dass das ein Modus ist, der einfach nur Spaß macht und den man sich auch bei Sportspielen, die einen mehr interessieren, oder mich mehr interessieren, wie Fußball wünschen würde. Wie nett wäre das, da so einen Berater zu haben oder selbst für sich fähig zu sein und einfach der größte Assi zu sein neben dem Fußballplatz, dass die Fans dann ausbuhen in fremden Stadien und darauf reagieren, das fände ich doch großartig und sollte nicht sehr schwer sein. Und nee, das macht es auch wirklich so einen Karrieremodus aus. Es geht ja um eine Karriere. Ich meine, bei FIFA ist das im Augenblick ja nur eine Saison. Saisonmodus wäre das richtige Wort dafür eigentlich, aber darüber habe ich mich schon oft und lange genug ausgelassen. Also so Rollenspielaspekte, die bringen mir auch Sportspiele näher, würde ich mal sagen, ja. Aber der Singleplayer-Modus bei solchen Spielen stirbt wohl einfach mal aus. Ich bin erstaunt, dass man noch so viel Energie in dieses Spiel steckt. Dann gibt es nur noch Mingleplayer-Spiele. Meine Augenbrauen sind erhoben in einer fragenden Geste. Ja, wir kommen sicherlich noch zu einem Spiel, wo man den Ausdruck gut verwenden kann. Dann werde ich darauf zurückkommen. Zunächst aber geht's weiter mit Project Spark, Microsofts Spielebaukasten, den man leider nur mit einem Windows 8 Rechner bedienen kann. Sieht ganz nett aus, man kann tatsächlich seine eigenen kleinen Spiele machen, die allerdings alle gleich aussehen, weil die Engine einfach nicht viel hergibt, sage ich mal. Aber ansonsten eine schöne Idee, ein schönes Tool für Leute, die auch ein bisschen kreativer arbeiten können und wollen vor allen Dingen. Und da kommt auch der Laie mal in den Genuss, sein eigenes Videospiel zu gestalten. Ja. Bravo. Ja, ja. The Evil Within. Ja. Was soll ich sagen? Auch eines der Spiele diesen Monat, die ich unbedingt haben wollte, was ich mir dann auch jetzt geholt habe kürzlich. Und auch hier muss ich sagen, es ist okay. Ich werde es auch weiterspielen, aber ich verstehe nicht, warum das auch so abgefeiert worden ist. Es ist gut, aber es gehört sicherlich nicht zu den besten Spielen des Jahres. Dazu hat es meiner Ansicht nach zu viele Schwächen. Die Atmosphäre ist zwar okay, so eine Mischung aus Resident Evil, Silent Hill und Saw. Und ansonsten die Story. Okay, ich bin jetzt noch nicht sehr weit. Ein Drittel habe ich geschafft. Ist jetzt nicht so, dass mich das großartig packt und dass ich erwarte, dass mich das jemand umhaut. Aber das kann man natürlich jetzt noch nicht beurteilen. Was aber viel, viel schwerwiegender ist, ist die Steuerung, die nun wirklich nicht sehr gut ist. Die Hit Detection ist seltsam. Das Zielen und auch das Schießen geht nicht wirklich gut von der Hand. Und das Allerschlimmste ist die Kamera, die man frei bewegen kann, die einem aber auch folgt und das in unfassbaren, furchtbaren Bewegen, dass man teilweise nicht sehen kann, außer seine eigene Figur, weil das so nah angezoomt wird, dass man an Wände lang läuft, weil man die Kamera nicht Richtung Tür drehen kann, wo man denn durchlaufen möchte. Finde ich sehr, sehr nervig. Und es gibt andere Spiele, die vielleicht nicht so einen großen Namen haben, wie Evil Within mit Shinji Mikami, die wären für solche Fehler gnadenlos abgestraft worden. Die hätten sich dann vielleicht in mittleren 70er, unteren 70er Bereichen in 100er Wertungsskalen wiedergefunden. Und das wundert mich ein bisschen. Es ist ein ordentliches Spiel, aber es ist nicht der Knaller, verkauft wird. Also es ist ein guter Survival-Horror-Shooter, einer der besseren und auch vielleicht auch der besten in letzter Zeit. Aber das heißt zum einen nicht viel und zum anderen, ja, gut, ich bin, wie gesagt, noch nicht durch. Vielleicht packt es mich noch und ich muss alles revidieren und zurücknehmen, aber im Augenblick kann ich nur sagen, nur gut. Klingt nicht so, als wenn ich es mir jetzt kaufen würde. Ja, ich kann es nicht. Also ich kann keine unausgesprochene. Ich kann es nicht unausgesprochen, nein. Uneingeschränkt empfehlen. Es ist spät. Ja, allerdings. As City Sleeps. Hierzu gibt es einen sehr interessanten Game-Trailer-Flip, den der 16-Bit-Malo und ich vor einiger Zeit auf YouTube veröffentlicht haben. Weiteres bitte den Shownotes entnehmen. Da war es auch schon spielen. Allerdings. Wir wissen übrigens jetzt, was es ist. Aber es wird nicht verraten. Suspense. Borderlands, the Pre-Sequel. Tja. Für Fans. für wirkliche Fans der Borderlands-Serie. Ich glaube, es bietet nicht so viel Neues, außer dass man Jetpacks hat und sich auf dem Mond befindet und auch bewegt. Dann ein Spiel namens Door Kickers, welches wir auch veredelt haben und das klingt jetzt merkwürdig, aber wir haben auch ein YouTube-Video. Auch das in den Shownotes und viel Spaß damit. Kick the Doors. The Legend of Korra. Da habe ich nichts so zu sagen. Wie? Ja, nein, ich habe nur angemerkt, dass... Hier steht bei mir sogar noch, ja, ich weiß, was du anmerken wolltest, was ich korrigieren, aber hier bei mir steht, der 16-Bit-Malo, bitte. Ich kann dazu nur sagen, das ist ein Spiel, das von den Entwicklern von... von welcher durchaus populären Reihe? War das sogar von Bayonetta? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls... ja, gut, ich bestätige das. Schön. Platinum Games. Die haben halt dieses Spiel auch entwickelt. Allerdings entwickelt das nicht den gleichen verrückten Drive, den Bayonetta halt versprüht. Es ist recht blass. Und es spricht vermutlich nur Fans der Serie an. Ja. Das wird wohl so sein. Ich bin geneigter Sympathisant dieser Serie. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber da sie ja anschließt an Avatar The Last Airbender und das super ist, kann ich nur davon ausgehen, dass es auch nicht schlecht ist. Aber es gab auch kein gutes Spiel zu Avatar, von daher heißt das nichts. Ja, Bayonetta 2 ist auch erschienen. Ja. Mir steht Sexy Hexy Bayonetta. Das ist das Einzige, was ich mir dazu notiert habe. Sein gewohnt fachlich kompetenter Beitrag zu diesem Spiel. Also ich finde auch, das hat was. Das Spiel ist aber tatsächlich tierisch abgefeiert worden. Dafür wird auch nicht nur wiederum beglückwünscht, dass sie dieses Projekt gestartet haben und sich dann auch exklusiv gesichert haben für ihre Konsole. Also ich weiß es nicht. Es scheint wohl gut zu sein. Ich bin meistens kritisch, wenn etwas allen Leuten gefällt. Da kommt meine alte Hipster-Mentalität dann doch wieder zum Vorschein. Aber das, ja, ich freue mich, dass Nintendo wieder so einen Glücksgriff gelandet hat. Gutes Spiel mit einer sexy Hexe. Ja. Sunset Overdrive. Xbox Antwort auf Infamous und alberne Saints Row. Alberne Pop-Referenzen. Und knallig. Action-Spektakel. Action-Spektakel. Ich glaube, wenn ich eine Xbox hätte, Xbox One hätte, dann würde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Habe ich aber nicht. Xbox One hätte, dann hätte ich vermutlich jetzt zu Hause sitzen, da ich keine sozialen Kontakte hätte und nur online das Destiny spielen würde. Bis in die Unendlichkeit. Und dabei weinen, weil es so schlecht ist. Lords of the Fallen. Die deutsche Antwort auf Dark Souls. Und das gar nicht mal schlecht. Ja. Dark Souls Light wird, sage ich ja immer, stets, wenn ich über dieses Spiel spreche. Was oft vorkommt. Und Deck 13 steckt dahinter. Ja, eigentlich Adventure-Spiele machen, aber die haben ganz gut abgeliefert. Sieht sehr, sehr toll aus und ja, würde ich mir eher geben als Dark Souls 2 aufgrund des von mir eben angesprochenen niedrigen Schwierigkeitsgrades. Ja. Yeah. Weil ich ein alter Noob bin. Und das ist okay. Ja. Da ist keine Schande dabei. Sid Meier's Civilization Beyond Earth ist das nächste und das letzte für den Monat Oktober. Klassische Strategie. Allerdings nicht mehr ganz so ausufernd wie der Vorgänger noch und deswegen auch nicht ganz so gut angekommen in der geneigten Civilization-Fangemeinde. Trotzdem ein gutes und auch hübsches Spiel, was halt, wie der Name schon sagt, im Weltall spielt, in Space. Und ja, ich bin gerade auf der Suche nach dem geistigen Vorläufer. Shit. Weißt du, welches du meinst? Ja. Alpha Centauri. Ja, das wollte ich noch anwerfen. Gut, dass wir drauf gekommen sind. Ist akzeptiert. Also, Alpha Centauri, das letzte Spiel des Monats. Oktober. September, Oktober, November. Das Spielejahr neigt sich dem Ende zu und wir sind nun beim November angelangt. Das erste Spiel im November, Death. Ein Multiplayer-Shooter der besonderen Art. Haie gegen Taucher. Der ewige Kampf. Der ewige Kampf in den Tiefen des Meeres. Sehr gore-lastig, möchte ich sagen. Also jeder mit meiner wahren Begebenheit. Blutrünstige Haie greifen die unschuldigen Taucher an, die sich zur Wehr setzen mit Harpunen. Ja, Evolve im Wasser ist mir da so ein bisschen so eingefallen. Evolve, das wäre jetzt interessant. Ja, aber in schlecht. Das sieht irgendwie nicht so wirklich ansprechend aus. Ja, aber wenn du sagst, Evolve im Wasser... Ja, Evolve im Sinne von, da ist ein Monster in Form eines Hais in dem Fall und man... Und einer spielt das Monster? Ja, wobei ich glaube, es sind mehrere Haie. Also Monster gegen Menschen. Ja. Jetzt kommen wir zum ersten großen Titel im November. Ja, Call of Duty. Advanced Warfare. Der Boss, der Tyrann. Sorry. Mein Gott. Männer wie Tiger. Sorry, Leute. Darf ich auch was trinken? So sieht's nämlich aus. Los. Was los? Ich hab's gesagt. Call of Duty Advanced Warfare. Call of Duty Advanced Warfare, da haben wir beide schon drüber gesprochen in einem Podcast. In News. Ja, natürlich. Dieses Spiel mit Kevin Spacey. Ach ja, genau. Übrigens im Add-on, was demnächst auskommt, macht auch John Malkovich mit. John Malkovich und noch irgendwelche bekannten Leute, was ich ganz lustig fand. Hier diese Ex-Freundin von Marilyn Manson, die in dem Film das Maschinengewehr beinahe, ja, Rose McGowan. Der Death Proof hast du glaube ich auch mitgeschrieben. Planet of Terror. Planet Terror, genau. Planet Terror. Aber schon Malkovich ist halt schon cool. Ah, jetzt fällt mir aber auch wieder ein, ja, Kevin Spacey, House of Cards, Advanced Warfare, ja, genau so war das. Und Kevin Spacey, der da ein bisschen leblos aussieht. Ist nur eine Computerfigur. Nein. Ist nicht echt. Ja, aber mehr kann ich jetzt, weiß ich auch nicht, was du von mir wissen. Ich wollte nicht dazu sagen, ich wollte mal einfach. Ja. Ja, ist halt Call of Duty, ne? Viel Rumgeballer und so. Was man erwartet bekommt man. Genauso wie bei The Rebind of Isaac. Buh. Ja, The Rebinding of Isaac. Also diesen Kult um das Spiel kann ich nicht nachvollziehen. Ich hatte mir das neulich zugelegt, das gab's umsonst im PlayStation Plus Abo. Und ich hab's gespielt und es macht mich einfach nur depressiv. Ich weiß auch nicht. Also ja, das ist ja auch. Das ist vermutlich Intention, aber trotzdem. Es ist keine Depressivität, die mich motiviert, das weiterzuspielen. Aber man braucht gutes Geld, um da weiterzukommen. Wie im echten Leben halt. Wie überhaupt. Freedom Wars. Freedom Wars. Ja, auch wieder so ein Monster Hunter Klon, in dem man in einem dystopischen Japan herumläuft und dort gegen Riesen Monster kämpft und dort auch wieder Loot sammelt und sich ausrüstet und dann wieder loszieht und dann wieder Loot sammelt und dann wieder loszieht und so weiter und so fort. Ja. Tja. Ja. Tears of Tyra 2. Wo war Tears of Tyra 1? Wo war es? Habe ich auch vergeblich gesucht. Ist allerdings auch etwas für Spezialisten. Ne? Nämlich eine Visual Novel mit einem integrierten Rundenkampfsystem. Sehr japanisch halt, ne? Japanophil. Randall's Monday. Ja, endlich mal ein Spiel, was mir auch gefällt im November. Randall's Monday ist ein Point-and-Click-Adventure rund um den Chaoten Randall, der den Verlobungsring seines Kumpels verkauft und der Kumpel verstirbt. Und daraus entspinnt sich so eine Art Zeitreisegeschichte, die so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier ist. Nämlich man muss versuchen, in der Zeit zurückzureisen und die Geschichte insofern zu verändern, dass der Kumpel überlebt. Und das Ganze ist gespickt mit popkulturellen Referenzen an jeder Ecke. Und ich bin mal gespannt. So ein typisches Comic, Point-and-Click-Adventure. Sieht sehr charmant aus. Das sieht auf jeden Fall gut an. Assassin's Creed Unity. Ich bin Captain. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich hab's mir glücklicherweise nicht gekauft. Bis jetzt noch nicht. Und ich werde es auch so schnell nicht tun, denke ich. Denn es muss eine technische Katastrophe gewesen sein. Was Ubisoft da abgeliefert hat, schien einfach furchtbar gewesen zu sein. Und ich glaube, ich wäre durchgedreht, hätte ich dieses Spiel mir bei Release geholt. Und das wäre das passiert, was alle Leute sagen, nämlich, dass das Spiel kaum spielbar ist. Aufgrund des schlechten Gewissens hat Ubisoft ja jetzt den aktuellen Story-Add-on auch umsonst veröffentlicht. Umsonst, ja. Und der hat wieder technische Schwierigkeiten, habe ich heute gelesen. Die sind halt einfach ihrer Zeit voraus. Und auch mit den Konsolen voraus, auf denen das alles läuft. Aber ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ob das irgendwelche Auflagen sind, dass die sagen, so, das Spiel muss dann und dann fertig sein, dass da zu wenig Zeit investiert wird. Aber der Trend geht tatsächlich dahin, dass man so große Spiele nicht mehr zum Release kaufen kann, weil man dann ein unfertiges Produkt kauft. Und das ist doch einfach eine Scheiße. Das kann man nicht anders formulieren. Das ist einfach Scheiße. Dann doch lieber ein bisschen länger warten und ein fertiges Produkt erwerben. Bravo. Ja. Ich erwarte Applaus von den Zuhörern. Nicht von euch. Assassin's Creed Rogue? Ja. Da war auch Ubisoft Sofia am Werk und nicht Ubisoft Montreal. Das etwas kleinere Unternehmen und hat, glaube ich, einen ganz guten Nachfolger zu Assassin's Creed Black Flag geliefert und die Nordamerika-Trilogie nochmal zum Abschluss gebracht und segelt nochmal, diesmal im eisigen Meer und das hörte sich alles sehr gut an, was ich da den einschlägigen Medien und Fans entnommen habe. Das wird mich sogar noch eher reizen als Unity, muss ich sagen. Ja. Weiter mit Lego, jenseits von Gotham. Keine Open World mehr. Keine Open World mehr im Lego-Universum. Was soll ich dazu sagen? Werde ich mir nicht holen. Macht vielleicht auch? Nein. Aber der klassische Lego-Humor. Ja, auf den kann ich halten, wenn ich eine Open World habe. Tut mir leid, aber ja, so ist es halt. Pro Evolution Soccer! Ja, ein Fußballspiel. Nach wie vor einfach niemals interessant für mich, wegen fehlender Lizenzen und kein Bock, das alles per Editor nachzumachen oder nachgemachte Daten mitzuholen. Und auch, man ist einfach konditioniert, weil ich inzwischen auch die FIFA-Steuerung, ich könnte mich, glaube ich, nicht mehr wirklich an das Gameplay von Pro Evolution Soccer gewöhnen. Ich hatte das eine Zeit lang mal im letzten oder vorletzten Ableger und das ist einfach nichts für mich. Ja. Sorry. This War of Mine. Überlebenssimulation? Ähnlich eines, ja, Sims-Spiels kann man fast sagen. Nur, dass es sich da eben, wie der Name des Spiels schon sagt, dass man sich da im Krieg befindet. Man steuert eine kleine Gruppe und Die, also die sich in einer vom Krieg zerstörten Stadt befindet und man muss halt versuchen, ja, zu überleben. Die Tätigkeiten, die man ausüben kann, sind unter anderem plündern, weil man ja wie gesagt diese Gruppe ernähren muss und über die Tage und Wochen und Monate bringen muss, bis dieser Krieg vorbei ist. Und bei den Plündern an sich, das ist jetzt auch nicht einfach so von der Hand, geht es auch nicht so einfach von der Hand, weil jede Entscheidung, die man trifft, hat dann auch was mit den moralischen, mit den moralischen Empfindungen der Protagonisten zu tun. Und wenn man beispielsweise irgendjemanden ausgeraubt hat, einen alten Menschen oder sowas, dann macht das was mit einem. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man dann hat man es einfach so gemacht, fertig aus, man hat das Essen und gut ist, sondern dann geht es einem nicht gut, weil man darüber nachdenkt, was vielleicht mit dieser Person passiert ist, etc. Und das sind einfach so Sachen, die auch noch damit reinspielen. Und das Ganze, ja, auch ähnlich wie bei, also nicht vom Spielprinzip her, aber von der, von dem, ja, vielleicht auch, sag ich, Bildungswert, wie bei Violent Hearts im Ersten Weltkrieg, das ist einfach wirklich auch da eben die, ja, die Metaebene, wie auch immer, ansprechen soll, dass man eben sich hineinversetzen soll in die normalen Zivilisten, die eben nicht am Geschehen des Krieges in, ja, am Geschehen des Krieges beteiligt sind, sondern einfach mit den Auswirkungen leben müssen. Ja, harter Stoff. Sehr interessant. Ja, komische Bruch, aber Far Cry 4. Ja, das ist also. Da geht es auch um Empathieentwicklung in Reinkultur. Weil man Tiere erschießen muss, ich habe selten so viele Tiere, seltene Tierarten erlegt wie in Far Cry 4. Ja. Und ja, das kann man, könnte man kritisch sehen, mache ich aber nicht. Denn Far Cry ist für mich der Inbegriff von brachialem Action-Spaß, den ich mir ab und zu doch mal gönne. Und Far Cry 4 ist ein super Spiel. Es ist meiner Meinung nach macht nicht viel anders als der dritte Teil, eigentlich so gut wie gar nichts, außer dass man noch mehr klettern kann und dadurch das Gefühl ein Action-Adventure zu spielen und weniger einen Shooter, auch wenn die Shooter-Passagen durchaus vorhanden sind, aber es kommt trotzdem noch so eine Action-Adventure-Dynamik rein. Was soll ich sagen, es ist ein hervorragendes Spiel, aber hier nochmal ein bisschen Ubisoft-Bashing, ich wollte das Spiel starten und hab das auch getan, es war installiert und das Spiel startete nicht. Es brach ab, es funktionierte nicht. Schock. Schock. Wut, Schock. Und ich dachte, wieso, was ist da los? Und dann kam ich so langsam dahinter, dass es doch irgendwie ein USB-Gerät sein könnte, der das Spiel den Spielstart blockierte. Und dann fand ich heraus, dass es an meinem Controller lag. Ja, das kann man sagen, Shooter spielt man doch eh mit einem Controller, aber mit der Tastatur und Maus, wenn man schon auf PC spielt. Aber nein, ich spiele gerne Shooter auch mit einem Controller. Armselig. Ja, mag sein, ist mir aber egal. Ging nicht. Und wenn so ein Support nicht funktioniert, macht einen das fuchsig. Ich habe auch versucht, da Einstellungen zu regeln, ging nicht. Aktuellen Patch drauf funktioniert nicht. Also ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann. Ein Eingabegerät, was den Spielstart blockiert, das kann doch wohl nicht wahr sein. Hat Ubisoft nicht gut gemacht. Ansonsten funktioniert das Spiel, aber ich habe keine wirklichen Bugs gehabt oder skurrile Fehler in der Spielwelt. Noch sind irgendwelche Autos in die Luft geflogen, ohne dass ich selbst der Auslöser war. Ist einfach ein super Spiel. Ich habe ein Video dazu gedreht, auf YouTube zu finden. Verlinke ich in den Shownotes. Never alone. Der nächste Bildungsauftrag. Hier geht es um die Geschichte eines Inuit-Stammes, den Iupiat, den sogenannten, und dort wird Folklore verarbeitet in Form eines sehr liebevollen Plattformers, wo man ein Iupiat-Mädchen steuert, die vor einem Eisbären davon läuft. Hat so ein bisschen Limbo-Parallelen, kann man durchaus ziehen, und man erfährt auch ganz viel über die Kultur des Stammes, weil immer wieder so Videoschnipsel, die auch wirklich gedreht wurden mit den Leuten, dort verarbeitet sind. Und die Geschichte hat ja auch was mit einer Legende zu tun, die sich die dort, also diese Iupiat Jubiat erzählen. Also das, genau, das ist. Die Handlung hat, also dieses Mädchen, also diese Geschichte um dieses Mädchen ist Teil einer Legende, genau. Die man sich erzählt. Und das ist so, dieser Bildungsauftrag ist auch insofern zu sehen, dass, ja, dass es einfach auch so weitergegeben wird und nicht nur mündlich. Ja. Sehr schöne, schöne Sache. Goal United 2014. Goal United 2014. Könnte man annehmen, nicht wahr? Aber wer weiß das schon so genau? Es geht sogar weiter. Es ist ein Fußballmanager. Ja, gut. Und damit auch genug. Ich dachte, ne? Unser Sportexperte. Seit Anschluss 3 gibt es meiner Ansicht nach eh keinen Fußballmanager mehr. Alles, was danach kam, ist Schrott. Ist eine Beleidigung für alle, die irgendwas mögen. Wenn man was mag, dann hat das aufgehört mit Anschluss 3. Danach hat man nichts mehr zu mögen. Kalt. Und damit weiter zu Dragon Age Inquisition. Bestimmt gut. Bestimmt episch gut. Besonders gut gefällt mir das actionreiche Kampfsystem, was BioWare dort eingearbeitet hat. Endlich. Stehst du auf Action, ja? Ja. Ich habe bei Origins ja nicht mal die Origin, das Origin-Intro überstanden, deswegen lohnt es sich für mich nicht, das ja, Spiel zu spielen. Ich mochte Origin auch nicht. Ich versuch's immer noch. Aber ich, wie ich auch schon mal in einem anderen Cast gesagt hatte, dass ich glaube, für die, die mit dem Kampfsystem oder mit dem Spiel an sich nicht ganz so warm werden könnten, wäre jetzt Inquisition möglicherweise. Spiel der Wahl. Weil die Geschichte an sich ist interessant und man will das auch alles so erfahren. Also ich jedenfalls. Ich muss erstmal, wenn überhaupt sowas spielen, dann Skyrim oder Sleeping Dogs. Mhm. Und erst dann kann ich wieder die anderen Sachen. Spiele mögen. Dann kann ich vielleicht wieder Spiele mögen. Ja. Ja, ist auch hart. Shadows. Heretic Kingdoms. Ein Hack'n'Slay-RPG der Marke Diablo, oder eigentlich erinnert es mich eher an Torchlight. Das war ja auch, oder ist ja auch so ein bunt gehaltener Diablo-Klon, und das sieht so ein bisschen danach aus. Escape Dead Island. Ja, die beliebte Dead Island-Reihe bekommt nun einen Cell-Shading-Look gehaltenen Adventure Stealth irgendwas. Ableger. Ja, das kann man sagen, durchaus. Dann sag es doch. Nein. Du hast mich durcheinander gebracht. Ich wollte eigentlich sagen, dass dieses Spiel nicht so gut sein soll. Zumal es sehr linear gehalten ist. Es hat keine Aufmull. Und das ist für mich jetzt schon mal ein Ausschlusskriterium. Nein, aber es soll wirklich nicht besonders spannend sein. Auch wenn mir das Spiel gut gefällt. So. Cell-Shading und Zombies und überhaupt. Sonic Boom Rise Lyrics. Sonic Boom. Sonic Boom ist ein Paralleluniversum der Sonic-Reihe, basiert auf einer TV-Serie, die ich nicht gesehen habe und die möchte ich auch gar nicht sehen. Denn der Knuckles hat Muskeln, ist ein Muskelberg, und das passt mir nicht. Das passt mir aber nicht. Das verstehe ich. Das ist absolut nachzuvollziehen. Ja, tatsächlich soll das Spiel aber auch eine Gurke sein. Ja. Deswegen eine fast schon legendäre Gurke, die sich in die Reihe der Sonic-Gurken einreißt, die in letzter Zeit so rauskam. Darauf ist nur eine Gurke. Und ja, schade, dass es eigentlich keine guten Sonic-Spiele gibt, außer die ersten beiden auf dem Mega Drive. Ja, das stimmt. Dann bräuchte man ja Sonic Boom Shattered Crystal gar nicht zu erwähnen. Du hast es trotzdem getan. Alleine, um hier zu provozieren. Ganz genau. Na sowas. Hm. Hier haben wir noch zwei. A Bird Story. A Bird Story. Habe ich ein Video in einem Let's Play gemacht. Direkt am Erscheinungstag habe ich es aufgenommen. Und dann ist es schön. Schön. Wer To The Moon kennt und mag, der muss sich das geben, denn Freebird Game Studios und Kangao sind einfach Meister, wenn es darum geht, gute Rollenspiele ja Quatsch, gute Spiele mit dem Rollenspiel Maker zu machen, die reizen das System voll aus. Und es hat einen hervorragenden Soundtrack. Und der Monat endet mit Little Big Planet 3. Joa. Joa. Es gibt neue Sackboys, die man steuern kann. Mhm. Die sehen bizarr aus. Einen kleinen Vogel. Ich habe bisher nicht mal Little Big Planet 2 gespielt. Wobei ich Modell 1 wirklich angetan war. Aber irgendwo fehlt mir der Drive, Jump-Runs zu spielen, so neuere. Ja, und es ist ja auch kein gutes Jump-and-Run-Spiel, sagen wir mal so. Es macht Spaß, diese ganzen Dinge zu sammeln und so weiter, aber die Spielmechanik als solche ist ein bisschen lahm. Nein, so oder so, sie ist... Ich finde die träge, die Steuerung. Ja, die ist träge, aber in ihrer Unrealistischkeit realistisch, weil es wirkt alles sehr plastisch. Ja, okay. Sich bewegt und auch die Figur sich bewegt. Man kann das auch nicht schön reden. Aber man kann es auch nicht mögen, einfach. Okay. Aber dafür ist es schöne Musik, also zumindest der erste Teil. Ja. Schöne Atmosphäre hier. September, Oktober, November, Dezember. Ja, und wir haben es geschafft. Wir sind im Dezember angelangt. Es war ein langer und beschwerlicher Weg voll von furchtbarer und erniedrigender und deprimierender Software. Aufgehelligt durch ein paar einzelne Funken an Erträglichkeit. Na, bringen wir es hinter uns und starten mit The Crew. Einer Open World Autosimulation. Das geht runter wie Öl, wenn du das so sagst. Gutes Motorenöl. Da läuft der 12-Zylinder mal so richtig auf volle Tour. Ja, jedenfalls nette Autorennspiel-Variation, große fahrbare Welt, Amerika, und man kann da rumfahren, rumcruisen und sowas. Bestimmt richtig gut. Bestimmt richtig, richtig gut. Mit Autorennspielen sicherlich mal über Jahre wert. Zumal das ja auch so einen Rollenspielaspekt auch hat. Ja. In der Tat. Das finde ich klasse, man kann da wirklich aufsteigen. Ich finde das wirklich lustig. Ich meine, ich muss es mir immer wieder auf der Zunge vergehen lassen, dass ihr zwei Autospiele so toll findet, ihr als ambitionierter Autofahrer. Und dann noch, musste man das mal dazu nehmen, gerade so was wie The Crew, so ein bisschen cruisen, das ist der Autosimulator im Grunde. Und das ist doch... Ich war mal im wahren Leben, auf der Landstraße. 2014. Ich weiß jetzt gar nicht, was los ist. Was ist los hier? Ich bin am Ende meiner Kräfte entlang. Pass mal auf. Das ist das letzte Aufräumen. Ich hab noch ein paar Tiefschläge hier. The Old City. Ja, basierend auf dem Cthulhu-Mythos wurde dieses First-Person-Adventure erstellt, indem man mal wieder in, wie heißt denn die Stadt vom Cthulhu-Mythos? Oh Mann, das müsste ich wissen. Egal, im Kosmos von H.P. Lovecraft. dabei habe ich noch gar nichts getrunken. Cthulhu Stars und H.P. Cthulhu. Und ja, nochmal, wir sind schon lange dabei. Ja, auf jeden Fall läuft man noch ein bisschen rum, man puzzelt, man rätselt mit einer schönen Portion Grusel deniert und garniert, meine ich natürlich. Und wir verleihen das Handtuch! Nimm das Handtuch! Mach einfach, das mach einfach weiter. Dead State. Dead State. Survival RPG. So ein bisschen wie Fallout mit, als wäre es ein Survival-Spiel. Natürlich mit Zombies. Fallout ist ein Survival-Spiel. Hast du schon mal Fallout im Hardcore-Modus gespielt? Nein. Dann hast du auch nicht wirklich Fallout gespielt, meiner Ansicht nach. Das kann sein. Okay. Ich resigniere. Kein Widerstand mehr. Ja. Ja. So ein Xbox. Nein, kein Xbox-Ding. Oh Gott, ich wollte XCOM sagen. Mach doch weiter, bitte. Okay, Lara Croft, The Temple of Osiris. Ja, da schwärmen die Menschen in unserer näheren Umgebung stets von. Diese Menschen, Aber niemand hat es gespielt. Ich schwärme sie ganz sicherlich nicht von. Ich bin ein großer Verachter von Lara Croft und all ihren Spielen. Ein Verachter? Ja. Verachter? Sagt man das nicht so? Doch. Ja, ich fand die Wort mal nur etwas drastisch. Drastisch. Entschuldigung, aber was soll ich da noch sagen? Das ist penetrant, schon seit Jahrzehnten geht mir das wirklich tierisch auf die Nerven. Ich hatte ja schon die Hoffnung, dass sich das Ganze erledigt, aber jetzt noch diesen lauwarmen, geklauten Uncharted-Klon ist ja anscheinend Tomb Raider wieder eine Marke, mit der man weiter Geld verdienen kann. So traurig das ist. Glücklicherweise ist es noch exklusiv auf Xbox. Also behelle ich mich das nur noch zum Teil. Zeitexklusiv. Ja, ja. Wird eine schöne Zeit sein. Auf jeden Fall weicht dieses Spiel etwas von der klassischen Formel ab. Es ist ein isometrisches Action-Adventure, was besonders im Koop gut funktionieren soll. So hört man. Ja. Talos-Prinzip. Ja, überraschend zum Ende des Jahres gab es nochmal einen echten Indie-Hit, der sich die Frage stellt, wer wir sind. So ein blödes Ego-Puzzle-Dingens, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Das sind diese Kritiker-Lieblinge, diese Spiele, aber im Endeffekt. Aber es sind wichtige Spiele. Mit Bildungsauftrag, ja, ja. Ob sie einen Bildungsauftrag haben, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ja, ja. Man spielt einen Roboter, beziehungsweise nein, man steuert einen Roboter in einer Welt, die ein Gott kommentiert. Was gibt es denn da noch drüber zu diskutieren? Sind so wie alle Leute, die nicht du sind im Podcast, die neben dir sitzen. Wir sind die Roboter und du bist der Gott, der uns kontrolliert mit deiner ein Zensur. Ein wunderbares Beispiel, wirklich ein wunderbares. Gratuliere. Du hast mich entlarvt. Ich stecke hinter der Taylor's Prinzip. Jetzt möchte ich Kuchen haben. Ja, Rune Factory 4 für den 3DS. Rune Factory. Der vierte Teil. Wundert mich, dass es erst der vierte ist. Ein Fantasy Harvest Moon, wie es auch in einem der vier Teile heißt. Fantasy und Harvest Moon. Passt. Nicht, dass Harvest Moon an sich schon Fantasy wäre. Ein kleiner Junge, der einen Bauernhof bewirtschaftet. Über das wahre Alter dieses Jungen weiß man nicht Bescheid. Vielleicht ist es auch ein kleinwüchsiger Mann. Der hat sich gut gehalten. Ja gut. Das weiß man nicht. Das muss ich akzeptieren. Ja. Ja, und last but not least, absolut nicht. Oh mein Gott. Elite Dangerous. Ja. 4 Milliarden Sterne sind Sternsysteme. Bam! Bam! Yeah, in your face! Wow, wir haben's! So sieht's aus. 2014, wie schon gesagt. Furchtbar. Mein Lieblingsjahrzehnt. Jahrzehnt. Das war ein gefühltes Jahrzehnt. Wirklich, wir können ja gleich in unsere Gefühlswelt hinabsteigen und das Jahr nochmal so Revue passieren lassen. Ich fand es wirklich mäßig. Wirklich mäßig. Also das wurde nochmal deutlich, als wir hier die Titel durchgegangen sind. Ich glaube, das hat sich Ende 2013 noch ganz anders angehört. Also ja. Die Erwartungshaltung war sehr hoch. Richtig, aber das lag auch daran, dass viele Titel. Und Watch Dogs ist auch der Grund, warum die sind ja so beschissen gewesen. Da fing es an. Da stehen kann. Ich würde gerne entweder mich zurück ins Jahr 2013 versetzen oder sofort skippen. Ende 2015. 2014 kann man am besten ausklammern. Ja, wirklich, wirklich. Aber viele Titel, die wir auch für dieses Jahr angepriesen haben, für 2014 angepriesen haben, sind gar nicht erschienen, sondern die erscheinen hoffentlich dann dieses Jahr. Machen wir doch weiter mit unseren persönlichen Tops und Flops. Ja, keine Widerworte. Gerne. Gut. Tops und Flops. Dann fange ich mal an bei meinem Top-Spiel Nummer 5. Das da ist, lautet Far Cry 4. Ist nur auf Platz 5 gelandet, aber ein guter Platz Nummer 5. Wie gesagt, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe, und darüber hinaus leicht technische Probleme, und wären diese nicht gewesen, wäre das Spiel vielleicht auch einen Platz nach oben gerutscht. Ist aber nicht der Fall gewesen. Schade. Ja. Ja, mir persönlich fiel es sehr, sehr schwer, eine Top-5-Liste für dieses Jahr zusammenzustellen. Zum einen habe ich relativ wenig Spiele gekauft, die 2014 erschienen sind. Und ich finde, dass ich könnte sie vielleicht sogar in einer Hand abzählen. Und wir haben tatsächlich nicht alle verdient, in einer Top-Liste genannt zu werden. Deswegen mache ich das ein bisschen anders. Ich erwähne Spiele, die ich gut fand, ohne wirkliche lose Reihenfolge. Und ich glaube, ich beginne einfach mal mit dem Spiel, von dem ich wirklich mit Fug und Recht behaupten kann, das gehört in meine Top-Liste. Und das würde auch einen der vorderen Plätze belegen. Und das ist ganz eindeutig und ganz klar South Park, der Stab der Wahrheit. Wir hatten ja schon ausführlich darüber gesprochen und ich kann auch vorhin schon vor gefühlten 12 Stunden am Anfang des Podcasts erwähnt, das ist ein gutes, klassisches Rollenspiel mit dem South Park-Humor, eine gefühlte Extra-Staffel der Serie und es gibt immer noch was zu entdecken und zu sammeln und es macht einfach Laune und Spaß und deswegen ganz klar mein Top-Spiel des Jahres 2014, von dem ich uneingeschränkt sagen kann, jawohl, kein Remake, kein Reboot, neue IP, quasi neues Spiel und das hat mich wirklich uneingeschränkt überzeugt. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, so wie du das eben gerade gesagt hast. Also mir geht es da wahrscheinlich sogar noch viel mehr so, dass ich bestimmt weniger als, also maximal an der Hand abzählen könnte, was ich gespielt habe, was jetzt in diesem Jahr, was wirklich aktuell, also im letzten Jahr, was jetzt in dem Jahr auch rausgekommen ist. Und deswegen würde ich es jetzt ähnlich machen. Und eins von den Spielen, die ich nennen würde oder nenne, wäre Banner Saga. Also so wie ich das am Anfang ausgeführt habe, das hat mich wirklich überzeugt. Das ist, ich kannte vorher diese Rundenstrategiespiele nicht. Ich fand die Einführung super. Ich finde die Umsetzung toll. Ja. Ja, ich hätte vielleicht eigentlich erwähnen sollen, dass ich doch einige Spiele dieses Jahr gespielt habe. Und viele waren im Mittelfeld und trotz dessen, dass auch viele negative Spiele dabei waren, gab es da doch einige, die mir gut gefallen haben. Auf Platz 4, und damit tue ich mich nicht so einfach, aber ich muss mich ja entscheiden, oder wollte mich entscheiden müssen, Alien Isolation. Trotz dessen, dass es ein hervorragendes Spiel ist, nur auf Platz 4. Aber ja, ich habe schon sehr viel drüber gesprochen und wie gesagt, absolute Kaufempfehlung und nicht nur für Alien-Fans, sicherlich ein Blick wert. Ja, als nächstes möchte ich eher eine kleine Zusammenfassung geben und zwar die Reboots, die ich in diesem Jahr gespielt habe, die mich eigentlich auch durchgehend eher überzeugt haben, als da wären Diablo, die Reaper of Souls Edition, was ja eigentlich nichts anderes ist als eine aufgehübschte Next-Gen-Version des ersten Spieles plus das Add-on. Und, oder Ultimate Evil Edition heißt es ja mit dem Reaper of Souls Add-on. Und das war wirklich sehr stark, hat mich absolut überzeugt und würde für sich genommen eigentlich auch einen Platz in meiner Top-Liste haben. Aber eigentlich ist es ja ein Spiel, was schon etwas älter ist, zumindest das Grundgerüst. Deswegen nur eher in der Reboot-Ecke. Zum anderen die Redux-Version von Metro. Als Nicht-Freund oder kein Shooter-Fan hat mich das trotzdem überzeugt. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich bei Zeiten sicherlich mit großer Freude auch dann den zweiten Teil spielen werde. Eine gelungene Anschaffung für ein schmales Geld brauche ich auch zu keiner Sekunde. Und dann zu guter Letzt das HD Remake oder Upgrade, Remake ist es ja nicht wirklich, The Last of Us mit dem Add-on Left Behind. Es ist halt The Last of Us, da kann man nichts falsch machen, das weckt immer noch eine ganz bestimmte Resonanz in mir, was einfach die Atmosphäre und die Stimmung angeht und ich wüsste nicht, wann ich jemals aufhören würde, dieses Spiel zu spielen oder wenn ich mir mal irgendwann überlege, okay, das packst du jetzt in den Schrank und es kommt vielleicht in den nächsten Jahren nicht wieder raus, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen und auch die HD-Version ist trotz ihrer gewöhnungsbedürftigen Optik zu Anfangs absolut ein Gewinn für das Spiel. Ja, das waren meine drei gespielten Remakes. Also ich kann auch ein Spiel nennen in meiner Top-Liste und das ist Banished, was ich ja eben auch erwähnt habe. Ich finde das, wie gesagt, schon beeindruckend, dass es eine einzelne Person entwickelt hat und das eigentlich alles so verbindet, was eine, was ein Micromanagement eigentlich braucht. Und das hat mich bisher gut unterhalten und ich glaube, da würde ich auch noch länger dran damit Spaß haben können. Ich kann das nur jedem empfehlen, der mich für dieses Genre begeistern kann. Ja, auf Platz Nummer 3 ist bei mir South Park, der Staat der Wahrheit. Gute Wahl. Ich würde auch anmerken, dass es selten vorkommt, dass ich mir wünschen würde, dass ein Spiel noch länger geht. Häufig bin ich dann am Ende auch von Spielen geneigt zu sagen, ist auch gut jetzt. Bei South Park, der Staat der Wahrheit, war das nicht der Fall. Da bin ich auch ganz bei dir. Hätte ruhig noch 5 Stunden mehr liegen können, wenn nicht sogar 10. Ja, gut, dann möchte ich noch einmal erwähnen, auch wenn ich es nicht beendet habe, bis jetzt, dass der Teaser, diese Playable-Teaser von Silent Hills, einfach eine großartige Erfahrung war. Oho. Ja, doch, durchaus. Denn das ist wirklich der Grusel gewesen. Diese beklemmende Atmosphäre, das ist ein Gefühl, was Spiele wie zum Beispiel The Evil Within einfach in einem nicht wecken. Das ist Horror. Und Ekel, zum Teil zumindest, aber das wächst keine Angst ein, kein Unbehagen. Das würde ich dieses Gefühl, dass man etwas tut, was man nicht tun möchte und sich trotzdem zwingt, das zu machen, weil man einfach weitermachen möchte und auch diesen Grusel in sich spüren möchte. Und diese Beklemmung, die man fühlt, bevor endet, sobald man das Spiel ausmacht und sich denkt, ach, man fühlt sich wirklich fast schon wie ein Abenteurer, der wirklich selbst etwas erlebt hat, denn das ist eine Belastung, die auch sofort ab und an abfällt und in Erleichterung und dann auch später in Freude und eine gute Erfahrung schlägt. Deswegen kann ich nochmal sagen, ich hoffe, dass das Silent Hills Hauptspiel diesen Faden aufnimmt, im Idealfall sich auch so spielt. Dann ist wiederum die Frage, ob man einen 10 bis 12 Stunden Titel so füllen kann, aber zumindest sollten sie nicht in traditionelle Muster verfallen, sondern weiterhin versuchen, das Ganze originell und interessant zu gestalten. Aber bei den mitwirkenden Personen bin ich davon überzeugt, dass das kein 0815 Spiel wird, sondern dass der hohe Standard des Teasers, des aufgeblähten Teasers, schon gerecht wird. Gut, dass du nochmal erwähnt hast. Der hat mich nicht auf der Liste verzeichnet. Im Rückblick. Stimmt. Ja. Das waren ja auch keine Release, das war ja nur ein Thema. Ja gut, man hätte ihn nicht aufnehmen können. Aber länger als, oder man hat mehr davon als von Metal Gear Solid. Ja. Ja. Und zwar umsonst. Für lau. Ja. Ja, also, ich nehme jetzt mal das Stichwort Belastung, und zwar das in Bezug auf Motion Sickness, an der ich leider leide, und deswegen möchte ich eben zwei Spiele, und gut, dass du 16 Bit mal oder das eben auch nochmal erwähnt hast, also zwei Spiele, bei denen ich mich dieser Belastung dennoch gerne aussetzen möchte oder würde. Und das wäre eben zum einen dieses PT, das hat mich auch überzeugt, was ich an den Let's Play Videos gesehen habe, bei denen ich auch gemerkt habe, dass mich das sehr auch schon nach kurzer Zeit gar nicht mal wegen der Schockeffekte, sondern eben wegen dieser Motion Sickness doch sehr, sehr hart bestraft. Aber genau das, was du eben gesagt hast, sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Und das ist das, was ich bei dem Spiel habe ich das so empfunden, wie wenn ich einen guten Horrorfilm sehe, bei dem ich dieses man will diese Angst empfinden. Und hat gleichzeitig aber auch Angst und Ekel vor diesem Moment, dass es dann passiert. Und ich fand das bei dem Spiel ganz toll, dass es sich dann immer Zeit genommen hat. Man wusste zwar, irgendwas passiert, und es hat aber immer abgewartet und abgewartet. Und wo man eigentlich schon wieder drüber weg war und wieder hingeguckt hat, dann kam es dann. Und dann passierte es. Und ich fand diese Art und Weise, wie das da geschehen ist, ja, genial. Also das muss ich schon mal sagen. Dazu muss man natürlich wahrscheinlich auch noch sagen, dass vermutlich das Spiel an sich gar nicht, also der Trailer oder dieser Teaser, das bedeutet noch lange nicht, dass das Spiel auch genau so ablaufen wird oder dass es genau nach diesen Maßstäben ablaufen wird. Und es kann sein, dass es an die bisherigen Silent Hill-Teile eher angelehnt ist. Es ist, dass man einfach nur mal zeigen wollte, was man kann oder was machbar ist mit den Next-Gen-Konsolen. Das ist möglich. Aber das als ein Beispiel und das andere ist dann eben The Vanishing of Ethan Carter. Denn auch da habe ich schon bei den Trailern oder auch bei Let's Play-Videos gesehen, dass es eben auch aus der Ego-Perspektive ist und dass es mich da auch sehr belastet, aber da ist das, was ich schon mal erwähnt habe, eben diese wunderbare Grafik, das möchte ich so erleben, das möchte ich gerne spielen und da würde ich das dann schon gerne in Kauf nehmen. Und deswegen möchte ich diese zwei Spiele dennoch mal erwähnen. Aber das war es dann auch schon mit meiner Top-Liste für 2014. Naja, ein guter Titel. Auf Platz 2 bei mir ist, Überraschung, Überraschung, The Wolf Among Us gelandet. Die Detektivgeschichte in Tabletown rund um Bigby Wolf ist einfach super. Ist einfach großartig inszeniert und da zeigt Telltale auch nochmal, wie erzählerisch stark sie sein können, wenn sie wollen. Und mit einem frischen Setting, sehr unverbraucht. Und ich finde auch, dass die Comic-Vorlage super eingefangen ist und es passt einfach alles an dem Spiel. Sehr, sehr, sehr, sehr gut. Und auf jeden Fall meine Nummer 2. Ja, und ein Spiel muss ich noch erwähnen, auch wenn es mir schwerfällt. Aber wenn ich die gespielten Stunden einfach betrachte, dann schlägt das von allen neuen Spielen immer noch alles andere, was ich in meine Konsole gelegt habe, um Längen. Und es ist FIFA 15. Tatsächlich habe ich mit diesem FIFA 15 auch zum ersten Mal wirklich die Online-Duelle für mich entdeckt und auch den Foot-Modus, der durchaus Spaß machen kann. Übrigens auch mit der Option, mit Echtgeld seine Mannschaft aufzurüsten, was meiner Ansicht nach überhaupt keinen Sinn macht. Wenn man einigermaßen FIFA kann, dann braucht man das dann wirklich nicht. Und da kann man echt viel Geld reinstecken, wenn man das denn wollte. Absurd. Trotzdem macht es Spaß und ist eine nette Komponente, weil man sich einfach sein eigenes Team zusammenstellen kann, wie man es denn möchte und seine eigene Mannschaft erstellen kann und das macht im Multiplayer einfach nur noch mehr Spaß, weil dann auch die Identifikation mit seinem Team größer ist, als wenn man ständig mit gegen Real Madrid spielt oder ständig gegen den FC Barcelona. Das macht einfach von der Abwechslung her mehr Spaß. Und Spaß ist ein gutes Thema. Kann man mit dem Spiel durchaus haben. Es ist im Multiplayer immer noch eine Wucht. Ist da unangefochten und wenn man den passenden Gegner hat, nämlich den man besiegen kann, dann gibt es auch keine Probleme. Also von meiner Seite aus nochmal eine Empfehlung. Letztes habe ich das oft genug erwähnt, wie überrascht ich von mir selbst bin, das zu sagen, aber es ist so. Starkes Teil und so kann es weitergehen. Damit bin ich eigentlich auch am Ende mit meinen ehrenwerten Erwähnungen für 2014. Gut, und dann habe ich jetzt die Ehre, mein letztes Top-Spiel und damit die Nummer 1 zu verkünden. Risen 3. Was? Risen 3 ist meine Nummer 1. Scherz. Das ist kein Scherz, das ist wie ernst und ich finde es auch ein Skandal, wie mit diesem Spiel verfahren wurde. Es wurde kurz erwähnt und dann war es auch schon aus dem Bewusstsein der Menschen gestrichen worden. Ich finde dieses Spiel so großartig, so super gut. Und freue mich schon auf ein weiteres Gothic, denn Piranha Bytes hat die Namensrechte wieder für die Reihe. Und damit kann man annehmen, dass es demnächst wieder Gothic geben wird unter der Flagge von Piranha Bytes. Risen 3, also. Super, super Spiel. Das ist mein Wort. Machen wir doch weiter mit den Flops, wovon es ja sicherlich auch welche gegeben hat in diesem Jahr. Ja, Flops ist immer ein relatives Wort. Ich bin ja immer der Ansicht nach, ich kaufe mir keine schlechten Spiele, weil man sich ja vorher auch ein bisschen drüber informiert. Aber manchmal ist man einfach negativ überrascht, weil man doch größere Erwartungen hatte und die entsprechend nicht erfüllt wurden. Es wird keinen überraschen, wenn ich jetzt Mittelerde, Mordor, Schatten sage, was mir durchaus gefallen hat. Oder hätte gefallen können, aber ich kann mich einfach nicht drauf einlassen und ich möchte es nicht spielen. Und das ist eine ärgerliche Tatsache, weil das ja auch nicht günstig war und trotzdem das ein Spiel sein wird, was ungespielt bei mir im Regal vermutlich verstorben wird. Verrotten. Das wird verrotten. Die Orks, die man da niedermeucheln könnte. Schade. Schade. Schade. Schade. Gut. Ja, ich kann auch nur eins nennen und das, habe ich nicht mal wirklich gespielt, sondern Sims 4. Ich habe nichts erwartet. Ich erwarte nichts von diesem Spiel. Das, was ich davon gehört habe, bestätigt mich in meiner Meinung. Und also ich glaube kaum, dass es irgendjemand braucht, der zumindest bis 3 die anderen Spiele gespielt hat. Wenn man jetzt ganz neu dazukommt, kann man nichts vermissen. Wenn man aber immer dabei geblieben ist, kann man viel zu viel vermissen. Und ärgert sich dann hinterher noch mehr. Und ich glaube, wenn man mit Sims 3 zufrieden gewesen ist, dann sollte man dabei bleiben. Ich erwarte auch nicht mehr unbedingt sehr viel, was da jetzt noch kommen mag. Ich hätte es noch verstehen können, wenn es in eine vom Aussehen her der Sims realistischere Richtung noch realistischer gegangen wäre, aber nein, selbst das haben sie nicht gemacht bei 4. Sie sind mehr ins Comichafte gegangen. Die Augen werden größer. Ja, es ist einfach alles, es ist ganz Gesichtszüge, was man bei 3 noch versucht hat, ja, hat man auch da wieder, also ist man da wieder einen Schritt zurückgegangen. Oder in die falsche Richtung, in meinen Augen zumindest. Degeneriert. Ja, gut. Ich habe so ein paar Flops, aber ich mach's kurz. Unten, also auch, ich muss dazu sagen, jedes Spiel, was ich hier nenne, hat auch mit meiner Erwartungshaltung gebrochen und ich war es teilweise auch selbst in Schuld, dass ich mich so gehypt habe. Angefangen bei The Walking Dead Season 2, die meine Erwartungen auch nicht ganz erfüllen konnte, ist kein schlechtes Spiel, für mich persönlich aber eher ein Flop, denn ich habe schon ein Schwergewicht erwartet und ein Spiel, was mich ähnlich berührt wie die erste Staffel, das ist leider nicht der Fall gewesen. Schockiert ja, weil Szenen gezeigt werden, die wirklich sehr drastisch sind, aber ich erwarte mehr von einem gut erzählten Telltale-Adventure und das war es nicht. Auf Platz 3, eben auch schon mal erwähnt irgendwann im Laufe des Podcasts, Eidolon, der Indie-Walking-Simulator, von dem ich zumindest von den Bildern her mir eine schöne Welt erwartet habe, bekommen habe ich ja ein dröges Pixel einerlei. Nicht besonders schön. Dann auf Platz 2, Watch Dogs, ganz klar, auch viel drüber gesprochen. Viel von erwartet und das Spiel konnte im Prinzip nur scheitern, aber dass es dann doch so grandios scheitert, hätte ich wirklich nicht erwartet. Platz 1, Mittelerde, Mordor, Schatten, eine Welt, wie sie dröger nicht sein könnte, langweilig, es gibt kaum was zu tun, außer Orks ermorden und auf Türme klettern, aber die werden ja noch nicht mal bewacht, also muss ich nur hochklettern. Lächerlich. Einfach nur lächerlich und ich verstehe nicht, wie man dieses Spiel so abfeiern kann. Ja, persönlich war Ubisoft natürlich auch mein Flop, oder beziehungsweise die technischen Probleme, die Ubisoft da so mit sich gebracht hat, das hat mich dann doch erschreckend bei so einem großen Publisher. Also ja, also ja. Obwohl ich immer Ubisoft die Treue gehalten habe, dieses Jahr war doch nicht so schön. Und für mich der größte und persönlichste Flop, GTA 5 für den PC, ist nicht erschienen. Und jetzt hat man auch in Erfahrung, hat man mitgeteilt bekommen, dass es erst im März erscheint. Eventuell. Man bekommt irgendwie ein Spiel gratis, wenn man es vorbestellt hat. Irgendwie San Andreas oder so. Lächerlich. Vielleicht kommt das ja raus, wenn für die Konsolen Teil 6 erscheint. Ja. Das wäre nur fair. Es ist eine Verarsche. Ich hoffe, dass es dann wenigstens bugfrei herauskommt und man das Spiel dann auch so spielen kann. Nee. Ja, das ist natürlich bitter für dich, aber naja. Kann man nur sagen. Das war der Abschluss des großen Cowabunga-Jahresrückblickes 2014. Ich habe keine Anmerkung mehr. Außer nur nochmal, ich möchte nur nochmal sagen, dass dieses Jahr dazu führt, dass ich eine ernsthafte Identitätskrise erleiden musste, was meine Zukunft als Konsolenspieler angeht. Denn nicht herausgebracht. Ja, das war durchaus eine tiefgreifende Erfahrung. Denn kein Spiel, was ich mir gekauft habe, hat auch nur ansatzweise diesen Impact gehabt, wie ich ihn letztes Jahr hatte mit Spielen wie GTA oder The Last of Us. Das war einfach nur ein deprimierendes Jahr mit mittelmäßigen Titeln, wo das beste Spiel ein Lizenzspiel war einer Fernsehserie, was nüchtern betrachtet ja schon eine traurige Erkenntnis ist, auch wenn das Spiel noch so gut war natürlich. Nur vielleicht ist die aktuelle Konsolengeneration noch nicht auf dem Stand, um mich einzufangen. Vielleicht kommt es noch. Oder vielleicht muss ich erst wieder auf die PlayStation 5 warten. Wer weiß das schon. Aktuell bin ich niedergeschlagen. Traurige Worte. Ja, zum Abschluss. Aber glücklicherweise schauen wir ja sehr optimistisch nach vorne in unserer großen Jahresvorschau 2015. September, Oktober, November, Dezember und dann. Und dann. Fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Oh ja, die Spiele, die 2015 erscheinen, die verhalten doch wirklich mal Dynamik und Fortschritt und Spaß und Spannung. Fangen wir an mit dem ersten Titel auf der Liste, der da heißt Resident Evil Remake. Remake, ja. Schon wieder. Wow, das zweite Mal. Beste, was Capcom machen kann mit dieser Spielereihe. Immer und immer wieder. Wir könnten gerne mal Teil 2 remaken und nicht nur so eine billige Portierung wie damals auf dem Gamecube, sondern den nochmal schön neu rausbringen. Stimmt, der war gut. Wäre ich auch direkt dabei. Aber Teil 1 nochmal zu remaken, es gibt auch schon dieses großartige Remake auf dem Gamecube, deswegen schauen wir mal. Sieht er, ob die jetzt grafisch so viel besser ist? Also das, was ich gesehen habe, fand ich jetzt gut. Aber wenn man sagen muss, dass die Gamecube-Version wirklich erstaunlich gut aussieht. Ja, also. Also ich habe da so Bilder verglichen. Naja, mal gucken. Mal gucken, was Resident Evil Revelations 2 uns bescheren mag. Wird ja in Episodenformat veröffentlicht. Man greift ja da nach Brotkrumen, das am wenigsten schlechte Resident Evil, was ja exklusiv seinerzeit erschien für den DS, wird jetzt dann als Konsolen-Heilsbringer auf Teil 2 halt ausgedehnt. Mal gucken. Ich bin da relativ zuversichtlich. Ja, ich brauche Resident Evil nicht mehr, deswegen bin ich da auch neutral. Also das kann mich eigentlich nur positiv überzeugen, weil ich keine Erwartung in dem Sinne habe. Das setze ich nur mit in und... Ja, genau. Ja, der dritte Titel in GTA 5 für den PC. Wir sind aber 2015, oder? Das ist aber mutig von dir, das ist ja... Na gut. Auf Dezember verschoben. Ja. Ich brauche mal keine Worte mehr drüber zu verlieren. Ich denke nicht. Grim Fandango Remastered ist schon erschienen mit Ausstrahlung dieses Podcastes. Und das haben wir auch im Adventure-Cast angesprochen, also das Originalspiel. Ich freue mich schon total auf die remasterte Version. Weil das Originalspiel ja so nicht mehr so einfach spielbar ist. Nee. Außer über Good Old Games. Ich glaube, da kann man das. Oder nicht? Weiß ich jetzt nicht. Ich bin mir gerade nicht. Würde mich freuen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, wahrscheinlich nicht. Nein. Würde es die Remastered Version nicht geben. Nee, dann ist das Quatsch. Und ich freue mich auf die Remastered Version. Das Einzige, was ich mich frage, ist, ob das. Es wird vermutlich im Englischen sein, denn garantiert wird da jetzt noch keine deutsche Synchronisation stattgefunden haben. Oder sie haben die. Eigentlich könnten sie auch die Originalversion nehmen. Also das bleibt jetzt vielleicht noch offen. Vielleicht ist es so, was ich in dem Fall jetzt nicht unbedingt schlecht finde, weil es eben doch ein bisschen was mit Nostalgie zu tun hat und ich kenne es halt nur mit der deutschen Synchronisation. Da hat einfach wird auch gut gepasst. Ja. Bleibt abzuwarten. Da kann man sich drauf freuen, sicherlich. Ja. Raiden's Cry, ein Spiel, was eigentlich schon im Oktober letzten Jahres hätte erscheinen sollen. wird jetzt hoffentlich mal im Januar erscheinen und ich denke, es wird entweder ein Top oder ein Flop. Auch das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber es ist so eine Mischung aus Assassin's Creed und Risen. So sieht es zumindest aus. Und bin mal gespannt, ein Piraten-Adventure, Action-Adventure wird es werden. Dying Light. Gutes Teil. Bin gespannt. Man sieht ja in letzter Zeit immer massig Gameplay-Videos davon und es ist vielversprechend. Deswegen, man darf gespannt sein, wie sich das wirklich spielen wird. Dieser Mix aus Parkour und der einen Seite und Ballerei und dann wiederum Verstecken und Stealth auf der anderen Seite. In der Nacht. Des Nachts die Zombies zu vampirartigen Superjägern werden. Also. Wenn du das jetzt so sagst, das hört mich schon ab. Aber ich bin gespannt. Ich bin überhaupt gespannt, ob wir es hier spielen werden können. Ja. Ja, dafür sagst du schon ja, und ich werde recht haben. Das wird ein Problem werden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Dying Light, das ist das Spiel, war, dass die Serie Vikings, die ja viele kennen. Ja. Ja. Wow. Da ist einer der Hauptcharakter, ein Schauspieler, der einen der Hauptdarsteller spielt. Der wird es in dein, der hat in Dying Light, also dessen Gesicht oder dessen, also der wurde motion captured und ja, wurde dort implementiert. Implementiert, genau. Mhm. Verstehe. Für Fans der Serie möglicherweise. Für mich ein Kaufgrund. Vielleicht. Vikings, wenn es hier denn in Deutschland rauskommt. Was nicht der Fall sein wird. Ja, warten wir es mal ab. Und nebenbei, Vikings ist eine sehr gute Serie. Ja, gut. Warten wir es ab. Saints Row Get Out of Hell. Das ist ja ein Quatsch. Das wow! Ist ja ein Quatschspiel. Wie jetzt? Ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Unrealistisch. Das stimmt. Ich mag beide. Beide. Ich mag beide. Ich mag beide. Beine. Beide sind gut. Ne? Ja. Und ich mag auch Spiele, die mit beiden Beinen in der Realität stehen. Nicht so ein Quatsch. Der ist jetzt in der Hölle oder was? Ja. Nachdem er vorher in so einem Cyber-Future. Eben, ist doch egal. Ich freue mich da richtig drauf. Und vor allem ist nächste Woche schon soweit. Ich mag meine Videospiele lieber realistisch, bodenständig mit einer Story, die mich hier, ich tippe auf meinen Kopf und hier, ich tippe auf mein Herz. FIFA 2015 zum Beispiel. Richtig. Ja. Das macht Dortmund wird Meister. Herzrasen und Kopfschmerzen. Ja, also wie gesagt, Saints Row Get Out of Hell ist schon mutig, dass sie das hier jetzt nochmal nachschieben, aber ist ja noch nicht größere Story. Ja, ist auch nicht zum Vollpreis jetzt erhältlich, sondern mit 20 Euro. Für Fans. Für Fans. Und die, die es werden. Wie mich. Seid ihr denn Fans von Evolved? Ja. Evolved. Ja, ich sag immer Evolved, schon seit ich das Spiel kenne. Ja, cooles Konzept, aber... Ja, keine Ahnung. Ich habe auch niemals Left 4 Dead gespielt, was eigentlich auch ziemlich cool ist, aber diese Spiele... ich bin nicht so der PC-Multiplayer-Typ. Ja, aber das mag ja sein, aber diese Prämisse, dass da einer das Monster spielt und vier andere, oder wie viele fehlen? Vier andere... verschiedene Rollen der Jäger einnehmen. Ich finde das genial. Fürchterlich. Was mich nur daran stören würde, ist mit, also in dem Fall würde ich es eher interessant finden, in einer Gruppe zu spielen mit Leuten, die man kennt. Das dann eben nur LAN und nicht unbedingt online. Oder online dann aber geschlossen, dass man sich selber aussuchen kann, mit wem man spielt und nicht irgendwie mit irgendwelchen Zusammengewürfen, die man gar nicht kennt. Ja. Weil ich finde, das ist da doch zu eng, also man hat ja nur eine Gruppe von so und so vielen. Es geht jetzt nicht wie beim MMO, wo tausende von anderen Mitspielern sind, wo es dann mal egal ist, in wem man mal irgendwie eine Quest macht. Wäre es mir hier, für mich, fände ich es interessanter, dann nur mit Leuten zu spielen, die man kennt. Und die Prämisse, dass jeder mal das Monster spielt. Und ach, ich finde, dieses Konzept finde ich absolut genial. Macht ja auch mehr Spaß, weil es immer lustiger ist, wenn man sich dann als Monster vor jemandem lange verstecken kann, bis man seine Maximalstufe erwischt hat und dann ja, alle platt macht und dann die lange Nase zeigen kann. Das ist so ähnlich wie Luigi's Ghost Mansion bei der Spielesammlung Nintendo Land auf der Wii U. Das ist der Vorgänger von. Wenn man als vier Geisterjäger versucht, den Geist zu fangen. So ähnlich ist es ja auch. Und als Geist muss man versuchen, die Geisterjäger. Ich möchte sagen, dass... Der herzige Vorläufer davon, das ist wahr. Ja. Der Wolf kupfert dreist ab. Hier wird gnadenlos aufgedeckt, wird das ja. Solche Themen hier. Pillars of Eternity ist der nächste Titel auf der Liste. Wird ein sehr, sehr großes Rollenspiel der Marke Baldur's Gate. Und für dementsprechende Fans wahrscheinlich ein Fest. Das Klientel, das sich für diese Typen. Ja. Keine zusätzlichen Worte. Dann machen wir weiter mit Ori and the Blind Forest. Ori, das ist der Zwerg von der Hobbit. Das zählt hier aber leider nicht. Sondern es ist ein sehr, sehr schönes Indie-Plattformer-Spiel, was sich so ein bisschen an den Disney Jump'n'Runs orientiert. Und grafisch an den Studio Ghibli. Ja. Erinnert. Genau. Wird nicht revolutionär sein, aber sieht ja sehr, sehr schön aus. Dann Battlefield Hardline. Das ist doch das mit den Polizisten und Bankräubern. Gute Multiplayer-Action. Jo. The Book of Unwritten Tales 2. Wurde auch im Adventure-Cast schon erwähnt. Ist mit dem Kickstarter nicht finanziert, aber mit dem Kickstarter insofern unterstützt worden, als dass man das Spiel noch etwas umfangreicher machen konnte. Und so wie die Entwickler ja gesagt haben, mehr aus einem Adventure noch rauszuholen, damit noch mehr aus einem Adventure-Versuch rauszuholen, als man bisher so gesehen hat. Weil eben da ansonsten immer das Geld fehlt und das war einfach noch so eine Unterstützung, die man dann durch den Kickstarter gesucht hat. Und ich glaube, das ist, wie auch im Cast schon gesagt, also The Book of Unwritten Tales 1 ist ein sehr, sehr schönes Adventure, das sich lohnt und mit 2 und dieser Prämisse eben das Ganze noch ein bisschen auszudehnen und die Möglichkeiten noch ein bisschen weiter zu fassen, bestimmt ein guter Titel. Ja. Project Cars. Klingt nach Auto-Action. Ja. Autofahrsimulations. Ja, das wird es sein und es ist sehr, sehr umfangreich. Das ist gut. In allen Belangen. Ja, ja. Life is Strange. Jetzt kommen wir nochmal zum Fun-Titel. Ja, ein Graphic Adventure. Soll in 5 Episoden rauskommen. Mhm. Die in 6-wöchigen Abstand zueinander erscheinen werden. Ja, Publisher ist Square Enix. Ja. Die ja auch Final Fantasy rausgebracht haben. Ja, zur Geschichte oder zur Story. Weiß man noch nicht so viel, es wird so ein bisschen Coming of Age sein, ja. Teenie-Geschichtlein. Das ist der letzte Titel, der nicht. Also der auch mit dem Coming of Age. Gone Home. Gone Home. Wobei ja, also nicht die Geschichte dort ja ein bisschen an meiner Alltagswirklichkeit vorbeiging, aber Life is Strange sieht zumindest gut aus und ich möchte mich gerne darauf einlassen. Und zu Graphic Adventure, ist in einem Tales, sag ich mal, die finde ich immer schön. Wobei es ist auch so ein bisschen Heavy Rain drin, beziehungsweise Beyond the Souls. Danke, Beyond the Souls. Spiele, die sie selbst spielen. Ja, wenn die Geschichte gut ist, ist das okay. Tales from the Borderlands wird abgeschlossen sein 2015. Ist es schon angefangen? Ja. Sag bloß. Mhm. Die machen ja ganz schön viel. Allerdings. Das soll gar nicht so schlecht sein. Und ich bin mal gespannt. Aber auch das gebe ich mir erst, wenn es komplett ist. Genauso wie Game of Thrones von Telltale auch abgeschlossen sein wird. Ja, in 2014 ist ja auch schon, ja. Ich glaube, Ende November ist ja der erste Teil raus. Ja. Richtig. Silence, The Whispered World 2. Da weiß ich noch nicht viel drüber, aber da der erste Teil so großartig war, ist natürlich der zweite in meinem Fokus und ich bin gespannt, was Didalek da veranstalten wird. Zumal es weg von diesem Comic Fantasy-Setting gehen wird, hin zu einer ja eher in der Realität angesiedelten Geschichte, beziehungsweise Kriegsgeschichte, ne? Zweiter Weltkrieg, das habe ich gesehen. Das weiß ich nicht ganz genau. Ich habe nur so, was ich gelesen hatte, war, dass es sich um einen Teenager handelt, der seine Schwester ja in den Wirren der realen Welt, so stand das da, verliert. Okay. Und hofft dann in der Traumwelt Silence, und deswegen heißt es nämlich auch Silence, so ist der Wolf 2. Versucht wiederzufinden. Ja, das ist aber auch sehr vage, also das kann jetzt viel bedeuten. Ja. Gut, dann habe ich da interpoliert, als ich den Trailer gesehen habe. Okay, der nächste Titel ist vielleicht das Spiel des Jahres, The Witcher 3 Wild Hunt. Und ich werde da ein GameStar-Video verlinken, was die Spielwelt so ein bisschen vorstellt. Und ey, das ist so riesengroß. Da haben die haben gesagt, eine Insel, die da so am Rande ist. Also das Spiel ist keine Open World im Sinne von, ich kann alles barrierefrei bereisen, sondern es wird in 7 Teile gegliedert sein. Und eine kleine Insel, die dort vorhanden war, ist so groß wie Skyrim. Ja. Absurd. Ja, absurd. Und wie viel 1000 Einwohner hat die größte Stadt? 2000, 3000? Also es ist die Zahlen, mit denen der Michael Graf da um sich fährt, sind unfassbar. Unfassbar. Ob das dann auch wirklich so läuft, wie sich das ist die Frage. Genau. Vorstellen? Ja. Das ist die Frage. Wie ist es in. Vor allem, die müssen die Welt ja wirklich füllen mit irgendwelchen Sachen. Aber angeblich soll das alles so funktionieren. Wir können gespannt sein auf den März oder Mai. Irgendwas mit M. Auf jeden Fall wird es dieses Jahr erscheinen. Hurra! Juhu! Der nächste Titel. Buhu. Oh ja! Buhu. Hab ich schon was vergessen? Ich vergesse es immer, dann freue ich mich immer wieder, wenn ich ihn lese. Batman Arkham Knight. Man hört das endlich auf. Nie, niemals. Nach dem doch eher mäßigen Batman Origins freue ich mich natürlich wieder auf ein Spiel, das in besserer Grafik noch daherkommt und mir ein Vehikel gibt, ein Batmobil, mit dem ich durch die Straßen heizen kann. Was ich allerdings wieder ein bisschen komisch finde, ist, dass die Städte, ja, dass wieder so eine Ausgangssperre über der Stadt hängt und dass keine Zivilisten auf der Straße sind. Das ist doch etwas merkwürdig. Trotzdem freue ich mich auf Batman, eine neue Episode mit ihm. Und ja, super. Mein Weihnachtsspiel 2015. Mad Max. Wenn es denn erscheint. Haben wir auch schon im letzten. Ne? Richtig. Viel ist noch nicht bekannt. Es wird sich wohl viel darum drehen, dass man mit seinem Auto durch die Gegend fährt und auf motzen kann. Und ja, ansonsten. Also der Film wird mich mehr interessieren als das Spiel. Warten wir es mal ab. Es wird inzwischen auch nicht mehr wirklich viel erwartet von diesem Spiel. Ich spiele derzeit Rage. Tatsächlich. Ja, und das, ich könnte mir das so ähnlich vorstellen. Ja, könnte passen. Homefront, The Evolution. Die Fortsetzung, beziehungsweise ja der zweite Teil der Homefront-Spiele, ist diesmal in einer offenen Welt gehalten, eine Stadt, die frei begehbar und beschießbar ist, also ein Kriegsshooter, wie man ihn so kennt. Und dann ein Spiel, wo ich mir erhoffe, dass wir das irgendwann mal alle zusammenspielen können, nämlich Tom Clancy's The Division. Was ja jetzt schon spektakulär gut aussieht, was man so sieht auf den Promo-Videos. Ja, seit Watch Dogs bin ich da vorsichtig. Ja, aber ich bin da guter Dinge. Das wäre ein Spiel, wenn wir es am PC spielen würden, wofür ich sogar bereit wäre, mir eine Aufrüstung zu legen, was auch dann wohl dringend notwendig wäre. Aber doch, das könnte ein ziemlich interessanter taktischer Third-Person-Shooter werden. Also ja, wenn man sich so vorstellt, dass man in so kleinen Divisionen da durch diese große Stadt läuft und dann auf andere Gruppen trifft und dann auch das Setting ist interessant. Viruserkrankung, lassen eine Stadt wieder quasi begehbar machen. Cool. Coole Sache. Rise of the Tomb Raider. Schnarch. Ach, Schnarch. Schnarch. Endlich mal wieder Lara, endlich. Endlich ist sie wieder da. Hier freue mich darauf. Auch wenn es erst auf der Xbox erscheinen wird, aber auch nur zeitexklusiv und dann für den PC. In besserer Grafik und überhaupt alles besser. Whatever. Dead Island 2. Was sagst du dazu? Ja, das ist ja auch von den Leuten, die Lords of the Fallen gemacht haben, ne? Ja, und haben jetzt ein deutsches Studio. Ich meine, ich kenne nach wie vor nur den Trailer, den ich cool finde. Man kann gespannt sein, was das Spiel bringen wird. Ja. Zombie-Prügel-Action. Ja. Ja, nach dem ersten Teil. Mit dem Paddel auf den Kopf. Furchtbar und gut zugleich, ja. Doom 4, wenn es denn erscheint. Ja, nach wie vor gibt es ja nur diesen Teaser-Trailer, der cool aussieht, aber ob er wirklich oder was er uns verrät, das ist alles eine Frage der Interpretation. Aber in Doom hätte ich mal wieder Lust auf ein richtiges, cooles Doom. Von daher bin ich optimistisch. Dann der nächste Open-World-Kracher, Just Cause 3. Just Cause 2 hat mir schon gefallen, allerdings ist die Spielwelt, ja, da krankt es an einer zu großen Spielwelt und zu wenig Liebe zum Detail. Man konnte da eigentlich, ja, meiner Meinung nach nicht so viel machen schon, aber wenig entdecken. Man hatte diesen Greifhaken da gehabt, wo man komische Sachen mit verbinden konnte und dann, ja, irgendwas in die Luft, groteske Sachen konnte man machen, aber das wird wohl im dritten Teil genauso sein, die Welt wird nochmal größer sein und man kann viel in die Luft sprengen, mehr wahrscheinlich nicht. Reicht ja auch schon vielleicht. Ne? Vielleicht. Ein bisschen Bomben. Ja. Ich beobachte das mal und berichte dann über die Entwicklung von diesem Spiel. Sehr gut. Ja, spannend ist auch die Entwicklung von No Man's Sky. Diesem sehr ambitionierten Indie-Spiel, wo man von einem Planeten mit dem Raumschiff zum nächsten fliegen kann und das in einem schier unendlich großen Universum, was über 3 Millionen Planeten bieten soll, oder noch mehr, keine Ahnung, und man kann da auf Entdeckungsreise gehen und unbekannte Spezies entdecken und alles ist prozedural generiert und ja, mal sehen, ob und wie das Spiel dann letzten Endes wirklich funktioniert und was davon gehalten wird von den Versprechen, die eigentlich auch noch nicht gemacht wurden. Die haben nur Bilder gezeigt und irgendwelche Zahlen genannt, aber mehr. Ja. Was man dann wirklich tun kann? Ja. Man kann zumindest Dinge abbauen, kann man, das sieht man, und es wird viel angerissen. Aber wofür? Das ist die Frage. Und Weltraumschlachten. Wird sich dann zeigen, ob die da auch so drin sind oder ob es ein Script-Event ist oder dynamisch. Warten wir es mal ab. Bin gespannt. Ja, der nächste Hardware-Fresser auf der Liste, Star Citizen, wird vielleicht dieses Jahr erscheinen. Wird ein dickes, großes Ding sein in puncto Weltraumsimulation. Ja, großer Hype. Man glaubt gar nicht, dass es viele Leute gibt, die sowas noch mögen. Aber immer noch, ja. Mal gucken, da scheint sehr viel Herzblut in diesem Spiel zu stecken. Von daher kann man durchaus optimistisch mit rein entgegenblicken. Ja. Dann ein kurzer Vermerk zu Assassin's Creed Rogue. Das kommt auch für den PC raus. Haben wir schon drüber gesprochen in der Rückschau. Freue ich mich sehr drauf und mal sehen, wann es dann kommt. Kingdom Come Deliverance ist ein sehr mittelalterlich gehaltenes Rollenspiel, was sehr gut aussieht und sehr viel Wert auf Authentizität legt. Das ist schon eher Simulation als alles andere. Trotzdem können wir dort mit unserer Figur, mit unserem Recken herumlaufen und Kämpfe bestreiten. Und ich bin mal gespannt. Ein kleines Team, was dahinter steckt. Und dementsprechend ambitioniert sind die auch. Also was die Grafik angeht, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Dafür, dass es eine eher so eine Indie-Sache ist. Mal abwarten. Mortal Kombat X. Ja, das wird der Knaller, das wird der Oberhammer. Da warte ich ja schon brennend drauf, seitdem ich das letzte Mortal Kombat gespielt und für genial gefunden habe. Und was man bisher so sieht, die Trailer und die Gameplay-Videos, ist die Frage, sehen vielversprechend aus, sieht, wie man das von Mortal Kombat auch kennt, drastisch aus und wieder sehr plastisch. Und ich bin durchaus euphorisch, dass dieses Spiel gut wird. Steht außer Zweifel. Und ich tatsächlich freue ich mich mit am meisten bei dem Spiel nicht auf das Spiel an sich, was interessant sein wird. Zumal man auch, glaube ich, zum ersten Mal die Möglichkeit hat, seine Charaktere individuell kampftechnisch zu gestalten, was ja ungewöhnlich ist für Mortal Kombat Spiele, was ich eigentlich auch nicht brauche. Nein. Aber ich möchte tatsächlich den Story-Modus weiter erleben, denn ich fand den im ersten wirklich sehr unterhaltsam. Und jetzt nicht bahnbrechend, aber das hat mich animiert, weiter und weiter zu spielen und auch die anderen Modi des Spiels auszuprobieren. Guter Weg und ich hoffe, die können entsprechend weitergehen und ausbauen, dann wird das ein nächster Prügel-Hit. Ja, ich will nur die Fatality sehen. Ja, dann kommt sicherlich das Spiel, was dein Highlight sein könnte. Wird, zweifellos, sogar noch vor Mortal Kombat. Uncharted 4. A Thief's End. Sicherlich der letzte Teil der Serie dann, wenn er schon so heißt. Ja, was man bisher so sieht, alles recht düster und verwegen und auch wirklich auf Abschied getrimmt. Was man bisher so storymäßig erfahren haben soll, ist, dass Drakes verschollener Bruder quasi eine Hauptrolle spielen wird, ähnlich wie sie Sully im Laufe der ersten drei Teile gespielt hat. Also er wird als piesackender Kumpan mit auf die Entdeckungsreise gehen und ja, und es soll angeblich vielleicht auch aus diesem Grunde einen Koop-Multiplayer geben. Wäre auch eine interessante Option. Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Ich erwarte nicht weniger als ein großartiges Finale, zumindest einen großartigen nächsten Teil der Uncharted-Serie. Ja. Xenoblade Chronicles X. Es wäre ein Spiel, wofür ich mir die Wii U sogar zulegen würde. Ich habe Xenoblade Chronicles auf der Wii gespielt und es ist ein riesengroßes Singleplayer-Japano-Rollenspiel, was sich aber eher anfühlt wie ein Multiplayer-Online-Rollenspiel, beziehungsweise es hat ähnliche Mechaniken und Kampfsystemen und ähnliches Kampfsystem. Ziemlich dynamisch fühlt sich das an und die Welt ist absolut riesig, gigantisch und gewesen schon und Xenoblade Chronicles X soll da nochmal eins draufsetzen. Sieht ja gut, ich denke, es reizt die Konsole schon gut aus, aber im Vergleich kann es natürlich nicht mithalten zu anderen Konsolen oder der PC-Hardware, aber darum geht es auch nicht. Es ist in sich stimmig vom Grafikstil her und es hat so eine große Weite, die das Spiel darstellen kann. Man kann wirklich auf einem Berg stehen und bis hinunter ins tiefste Tal blicken und das ist schon beeindruckend und spielt sich einfach sehr erfrischend und schön. Der nächste Titel ist einer, von dem noch nicht genau bestätigt ist, ob er dann auch kommen wird, aber ich drücke mal alle Daumen. Mass Effect 4 könnte eventuell kommen. Für mich als alteingesessenen Mass Effect Nichtspieler ist das eine interessante Entwicklung, die ich mit Interesse beobachten werde. Du beraubst dich echt wichtiger Spielererfahrung. Ja, ganz klar. Ich würde durchaus gerne Lust haben, Mass Effect zu spielen, aber hier habe ich aktuell nicht. Schade, schade. Finde ich auch. Ja. Ich verliere da jetzt kein Wort mehr drüber, denn wenn es dann wirklich bestätigt ist, kommt es auch sicherlich nochmal zu sprechen. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Erstmals präsentiert sich ein. Wer ist das eigentlich? Ist das noch Solid oder ist das. Ja. Ja. Snake in einer offenen Spielwelt. Ja. Semi-offen. Semi-offen? Du bist immer erst in diese Welt reingeflogen quasi und hast aber auch nicht die komplette Welt für dich zum Begehen, sondern du hast ja ein bestimmtes Ziel und alles andere bringt, glaube ich, nicht arg so viel herumzuschreunern. Aber, die Möglichkeit würde entsteht, oder? Ja, ja. Na gut, immerhin. Finde ich interessant, weil das hat für mich wirklich diesen Aspekt, den man so aus solchen diesen guten alten 80er-Jahre-Filmen sieht. Man wird als Ein-Mann-Armee irgendwo im Dschungel abgesetzt und kann sich dann irgendwie durch diesen Dschungel den Weg zur feindlichen Basis schlagen und da dann infiltrieren und eindringen, wie man das für richtig hält. Das ist, finde ich, ziemlich cool und ziemlich atmosphärisch und das könnte Spaß machen. Ich habe seit Metal Gear Solid oder damals auf der PlayStation 1 kein weiteres Metal Gear mehr gespielt. Ich hatte Metal Gear 2. War das 2? Ich weiß nicht. Die haben ja alle danach so komische James Bond Untertitel gekriegt. Mhm. Selbst der erste Metal Gear hat ja einen Untertitel noch gekriegt. Wie Twin Snakes als Remake für die DS. Jedenfalls habe ich danach keins mehr wirklich gespielt, aber ich glaube, dieser könnte wieder der Fall sein, mich da mit dem Sofa hervorzulocken. Oder auch das Sofa drauf. Schauen wir mal. Ja, ich habe mir ja Teil 4 jetzt erstmal geholt, bevor ich gleich 5 Spiele bekommen. Eine sehr verworrene Geschichte, die sich da über den Laufe der Spiele ausbreitet. Ja, deswegen bin ich mir auch irgendwie eine Zusammenfassung erstmal anschauen über die letzten. Tatsächlich ist drei Teile. Bei jedem Metal Gear oder zumindest auch bei dem immer eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse drin, die du entweder lesen oder die vorlesen lassen kannst. Das war zumindest bei manchen Teilen so. Gute Information für mich. Ja, also die lassen eigentlich ganz alleine da stehen. Sehr schön, sehr schön. Ich habe die Liste um ein paar Titel noch ergänzt. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Zum einen Hotline Miami 2. Da freue ich mich sehr drauf, mal wieder Amok zu laufen. Mit und verboten in Australien, dieses Spiel. Mit wen wundert es? Tja, wegen einer angedeuteten Vergewaltigung im Spiel. Aha. Das ist zu viel für die Australier, deswegen. Ja, jetzt will ich es auch nicht mehr spielen. Doch. Pixelblut wird vergossen in Hotline Miami 2 und ich freue mich drauf. Naja, die Freude hält sich bei Mirror's Edge 2 bei mir persönlich eher in Grenzen. Ich kam mit dem ersten Teil überhaupt nicht klar. Aus irgendwelchen Gründen ein großer Fanliebling, so nachvollziehen, so wirklich kann ich es auch nicht. Tja, ich kam mit dieser Steuerung nicht klar. Das erinnert mich noch. Frustrierend. Dann Sonys Antwort auf DayZ, genau, oder DayZ. H1Z1. Ab sofort auf Steam erhältlich in der Early Access Version. Ich hoffe, dass das Kampfsystem, was die Jungs dort zustande gebracht haben, sich besser anfühlt als das bei DayZ, denn das ist eine Katastrophe. Also, nein, nein, nein. DayZ ist ein gutes Spiel, aber das Kampfsystem zerstört viel, und wenn die das besser hinbekommen, dann könnten sie tatsächlich meine Sympathien gewinnen. Abwarten. Solche Spiele braucht keiner. Das ist mein Teil. Das steht und fällt immer mit der Community, und ich erwarte bei so einer Community, die solche Spiele spielt, meistens zu junge Spieler, und dann rotten sie zusammen und beklauen dich, wenn du dann alleine durch die Gegend rennst. Das macht den großen Reiz aus. Die Jugend von heute, verdammt nochmal. Das macht den großen Reiz aus. Das war bei The War Z, dieser DZ-Klon auch so. Wo ich ständig von Jugendgangs wurde ermordet. Es hat aber auch einen gewissen Reiz. Da ist mir nicht zu schauen. Das ist schon ärgerlich, manchmal. Und der letzte Titel auf meiner Liste hier ist Assassin's Creed Victory. Mal wieder ein Assassin's Creed, und selbst ich als Assassin's Creed Fanboy bin etwas gelangweilt von noch einer Ankündigung. Oh, das Spiel in London. Ja, ja. Das ist schon wieder cool. Ja. Doch. London ist cool, aber die werden es auch wieder schön gestalten, aber es ist, können wir echt mal ein Jahr oder zwei Pause machen. Dann nochmal. Okay, ich wäre damit durch, aber du hast noch was, richtig? Ja, ich habe noch 2,5 Titel, die ich anmerken möchte. Zum einen Until Dawn. Das ist auch ein PlayStation-exklusiver Artikel-Spiel. Man spielt dort quasi einen Teenie-B-Horror-Movie und ist halt diese Teenager-Gruppe, die sich vor einem Killer in diesem Ferienwohnhaus um sein Leben kämpft und in interessantesten Art und Weise dort sterben kann oder überleben kann. Es spielt sich dann quasi wieder in einer Art Film. Und viel gibt es noch nicht zu sehen, außer ein paar Trailer, aber das sieht interessant aus und ich bin durchaus mal gespannt, weil das, wenn das den richtigen Ton trifft, könnte das eine durchaus spaßige, kurzweilige Unterhaltung geben und auch mit einem relativ hohen Wiederspielwert, weil man ja verschiedene Variationen hat, wer überlebt, wie man überlebt, und vielleicht gibt es auch einen Modus, in dem man den Killer spielt, ich weiß es nicht mehr genau. Ist das so ein bisschen wie Obscure? Sagt ihr das was? Ja, so. Ein bisschen, nur halt cineastischer, ne? Ah, okay. Ja, dann noch, Kann das nicht lesen. Was könnte das sein? Das ist nicht mein Verschulden. Nee. Vitora. Vitora. Ach, B-Horror, das war noch eine Notiz. Ah. Zu Dawn. Ja, der andere ist The Order 1868. Oh. 86. Das könnte interessant werden in einer Steampunk-Welt mit einer Elite-Truppe gegen Dämonen unterwegs. Sieht cool aus. Ja. Ich bin mal gespannt. Also auch im Multiplayer spielbar. Auch Sony exklusiv und von daher interessant eventuell für mich in Zukunft. Dank Endkamera. Ich lasse mich überraschen. Und zu guter Letzt noch, man sollte es zumindest erwähnen, dass Final Fantasy 15 bald erscheinen wird. Man fährt mit einem schwarzen Mercedes Cabrio mit seinen 4 J-Pop-Kumpels durch die Gegend und kann dann Monster verprügeln zugucken. Ja. Keine Ahnung. Das hat mich ein bisschen an Xenoblade erinnert. Ja. Auto, ne? Nur mit Auto. Ja, nur mit Auto. Ja, ja. Also, da bin ich auch mal gespannt, aber das wird wohl auch damit vorübergehen. Nur es kommt raus, ob wir es wollen oder nicht. Genau. Und damit beenden wir die Vorschau der Spiele 2015. Ja, das war die Spielevorschau und ich mache gleich mal weiter mit der Vorschau für Cowabunga Play. Wir möchten im Podcast eigentlich so weiterführen, das heißt einmal im Monat soll es einen Podcast geben und ich werde immer dabei sein, also der Captain M und natürlich auch mein alter Kompagnon, der 16-Bit-Malo. Wir beide werden versuchen, öfters mal unterschiedliche Gäste zu laden, wenn denn Leute Zeit haben. Wenn ihr vielleicht mal Interesse habt, mit uns zu podcasten, dann meldet euch doch einfach am besten via Facebook oder schreibt uns an cowabungaplay@gmail.com betreff Podcast oder so. Schreibt uns einfach eine Mail, egal. Und dann können wir Kontakte aufnehmen. Ja, des Weiteren möchten der 16-Bit-Malo und ich einen Minecraft-Server eröffnen. Mal sehen, ob uns das gelingen wird. Wir beiden sind ja jetzt auch nicht mehr so die Jüngsten, was das Spielen angeht. Und ja, Minecraft ist jetzt nicht unbedingt die originellste Idee, die man haben kann, das wissen wir. Aber es soll sich darum um eine Art Talk-Format gepaart mit Spielen ergeben. Und mal sehen, was ja, worauf das Ganze dann hinausläuft. Wir haben eher so vage Ideen, wie man das ausbauen könnte, aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir früher oder später umsetzen werden. Ja, YouTube wird weiter von mir mit Let's Plays, Indie Plays, Webtipps und sonstigen Formaten versorgt werden. Ich denke, auch die Screenshots, die wir so im regelmäßigen Abständen auf Facebook hochladen, könnten euch gefallen. Ihr könnt sie auch gerne als Wallpaper verwenden, wenn euch das gefällt. Also wir sind da jetzt nicht so Copyright und so. Ich meine, es ist ja eh jetzt nicht unser Spiel, aber es sind unsere Bilder, die wir dort hochladen. Aber meinetwegen könnt ihr sie verwenden, wie ihr mögt. Das ist so ein Service, wenn ihr so wollt, von uns. Ja, ansonsten gibt es noch einiges zu tun für uns, was die Technik betrifft. Da wird es vielleicht jetzt in den nächsten Monaten das ein oder andere technische Gerät geben. Wenn ihr uns unterstützen mögt, dann könnt ihr ja mal auf unsere Amazon-Seite schauen und ja, dann wird sich sowas wie eine schlechte Sprachqualität wahrscheinlich nicht wiederholen, aber nein, ehrlich gesagt, das war auch eher mein Verschulden als das der Technik. Aber ein neues Mikrofon wäre schon ganz nett, vor allen Dingen eins, was man noch besser für Gruppengespräche benutzen kann. Also so eine Podcast-Situation ist bei uns ja seltenst über neue Medien verknüpft. Also wir skypen sehr ungern, wir sind dann doch eher face-to-face unterwegs, sind aber auch für so ein Skype-Gespräch offen. Und ja, das ist so das Grobe, was wir vorhaben. Auf jeden Fall wird sich der Blog auf wird der Blog auch noch ein bisschen umfangreicher gestaltet werden mit den unterschiedlichsten Medien, also nicht nur Podcast und irgendwelche Artikel, die wir schreiben. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich schon das eine oder andere YouTube-Video mit eingebaut gebunden habe und das so sollte da auch jetzt weiter fusionieren. Das heißt, YouTube und Blogcast werden zusammenwachsen zu einem großen Ganzen, so dass wir weiter uns weiter ausbauen und verknüpfen. Okay, das war's von meiner Seite oder von unserer Seite aus und ich verabschiede mich von euch und ich lasse die anderen jetzt auch nochmal ihr Tschüss sagen und wir hören uns im März mit einer neuen frischen Episode des Cowabunga Play Podcasts. In diesem Sinne, macht's gut, euer Captain M vom Cowabunga Play Team. Tschüss. Tschüss. The end is in the beginning and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this?